Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend, hallo. Zum Tag der Produktivität begrüßen wir euch. Tag der Produktivität. Da wollte ich mir eigentlich frei nehmen. Wenn es schon auf den Sonntag fällt. Da habe ich einen Brückentag. Brückentag der Produktivität, ja. Mhm. Nee, das war gestern, glaube ich. Also, okay. Ja, wollen wir gleich in Medias Res gehen, oder was? Sind wir denn schon eingeblendet? Ja. No Republicans allowed. Gamergate. Gamergate war eine Hasskampagne, die nur gestartet wurde, um Frauen im Internet und in der Spielebranche zu unterdrücken und mit Misshandlung zu überziehen, wie wir alle wissen. Wenn man in einem Paralleluniversum lebt. Und jetzt sehen wir wieder Wellen von dem, was damals auch die Spielerschaft auf die Palme gebracht hat, nämlich die Versuche, konservative Menschen aus der Spielebranche zu entfernen. Diesmal hat es Scott Cawthon getroffen. Scott Cawthon ist verantwortlich für die Five Nights at Freddy's Serie. Mein Ding ist es nicht, das ist so ein Jumpscare-Horrorspiel, hat aber wohl richtig gut verkauft und hat aus dem Herrn Cawthon einen vermögenden Mann gemacht. Und er hat es gewagt, einen Teil seines Vermögens zu spenden, darunter an Mitch McConnell, Ben Carson und Donald Trump, der hier im Artikel der, dessen Name nicht genannt wird. Auch hat er wohl an Tulsi Gabbard gespendet, der bekanntlicherweise Demokrat ist, oder die. Ja. Also er hat den Wahlkampf gespendet oder was? Ich dachte, er hat Wahlkampf. Er hat okay, Wahlkampf. Ja. Das braucht der Trump denn spenden. Okay. Ja, und natürlich hat man sich auf diesen Mann gestürzt. Also unsere Lieblingsfreunde bei Kotaku zum Beispiel haben gesagt, ja, du sagst, dass du LGBTQ-Plus-Fans von deinen Spielen liebst, aber du spendest an Lord Voldemort, der ja bekanntlich da ganz andere Ansichten hat und hat auch angedeutet, es könnte auch sein, dass er vielleicht aufgrund vergangener Missetaten, die halt keiner kennt außer Kotaku anscheinend, homophob und transphob ist und so weiter und so fort, nichts entschuldigt den irreparablen Schaden, den er den Menschen zugefügt hat, die er zu lieben vorgibt, schreibt Ash Parrish, die kennen wir auch aus vielen Artikeln, die meistens darum gehen, dass Videospielcharaktere nicht schwarz genug sind, haben wir schon einige von der Dame besprochen. Ja, und jetzt will man ihn canceln und oh Wunder, er ist bedroht worden. Mord und Totschlag und er ist gedoxt worden. Alles für die gute Sache natürlich, um die LGBTQ-Plus-Rechte zu schützen und weiterzubringen. Da kann man schon mal jemanden doxen oder ihm Gewalt androhen, vor allem wenn er eine schwangere Frau zu Hause hat. Und das war dann am Ende auch der Punkt, dass er gesagt hat, ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit zurück, ich werde auch keine Spiele mehr veröffentlichen, tschüss. Und er hat sich wohl dann auch noch später, haben sie ihn so weit getrieben, dass er sich entschuldigt hat, dass er gespendet hat. Und wo ist der? Ja, und dann wird im Artikel wird natürlich auch darauf Bezug genommen, dass wir diese Menschen kennen, spätestens seit 2014, auch wenn der Name nicht genannt wird. Vor Jahren trat ein Social Justice Warrior für Gerechtigkeit auf und behaupteten übrigens fälschlicherweise, dass die Spieleindustrie ein Jungenclub sei. Einige waren der Meinung, dass die Branche eine Regel No Girls Allowed habe. Dies war offensichtlich falsch, aber dennoch wurden Anstrengungen genommen, um diese nicht vorhandene Erzählung zu ändern. Ja, heute gibt es halt das Schild keine Republikaner erlaubt, offensichtlich an der Spieleindustrie. Und ich möchte noch die vorletzten zwei Absätze aus dem Artikel vorlesen, weil die sind richtig gut. Diese Branche, also die Videospielbranche, befindet sich auf einer erschreckend dystopischen, rücksichtslos autoritären Bahn. Ich möchte über ein Hobby berichten und schreiben, das jeden akzeptiert. unabhängig von Rasse, Geschlecht, Alter oder politischer Partei. Ich will eine Industrie für alle. Diese Branche entfernt sich jeden Tag weiter von dieser Möglichkeit, was ironisch für eine Branche ist, die ständig Vielfalt und Inklusion vorgibt. In nur wenigen Jahren wird die Welt der Videospiele, zumindest im Westen, eine leere Hülle sein. Statische, weißgetünchte, verdummte Kunst wird zur Norm, da jedes Spiel zu einem politischen Instrument, jeder Journalist zu einem bezahlten Aktivisten wird. Es ist Zeit, sich zu wehren. Ja, könnte von 2014 sein, der Artikel, finde ich. Also, oder die Absätze, die ich gerade vorgelesen habe. Aber auch 2021 brauchen wir offensichtlich noch solche Artikel. Ja, und hier, den habe ich eigentlich nur mitgebracht, weil ich richtig geschockt war, dass sich Rainer Siegel offensichtlich vielleicht dann doch ab und zu Gedanken macht, was er so schreibt. Wenn du mal runterscrollst, bis du zu einem Abschnitt kommst, der mit Flucht nach vorn übertitelt ist. Es geht um das Far Cry ein Stück runter noch, also so, dass es Flucht nach vorn, genau, super. Es geht um Far Cry 6. Ubisoft hat gesagt, das ist kein politisches Spiel, es spielt aber in der Zukunft, in der der Klimawandel praktisch die Welt in den Krieg gezerrt hat und man sich um Wasser und Ähnliches schlägt. Und natürlich kommen gleich wieder Artikel, die sagen, wie kann man behaupten, das Spiel sei nicht politisch, da ist doch der Klimawandel drin, das ist doch total politisch und so überhaupt. Biologie. Ja, aber dann habe ich diesen Absatz hier gefunden und ich war baff. Keep your politics out of my games. Bitte keine Politik in Spielen. Damit ist allgemein die Ablehnung plumper politischer Propaganda gemeint, vor allem von linksliberaler Seite. Also da war ich baff, dass so ein Satz von Rainer Siegel kommen kann, da muss ich ja fast schon dankbar sein, dass er verstanden hat, was die Leute sagen und nicht diesen Popanz aufbläst, diesen Strohmann, der sonst überkommt, ja, wie soll das nicht politisch sein, alles ist politisch. Ich bin so schlau, guck mich an. Sondern dass er verstanden hat, was der Satz bedeutet. Das war eigentlich schon alles, warum ich den Artikel mitgebracht habe, weil ich so. Aber wie es dann noch weitergeht. Ja, natürlich. Das wäre jetzt noch gekommen. Da Spiele oft politisch eindeutig konservative bis rechte Weltbilder verbreiten, stört hingegen kaum einen Fan. Etwa wenn wie bei Ubisofts zahlreichen Franchises der Bestsellerautor und republikanische Held Tom Clancy im Namen trägt. Seufz. Jemand, der Bücher, der so besessen ist von Militär und Dingens und Kontrolle und dass er solche Bücher schreibt. Ja klar, ist der eher konservativ. Ich meine, was wollt ihr denn, Ja, aber das ist ja halt wieder dieser Quatsch. Das ist ja quasi wieder in beide Richtungen haben wollen, aber dann wieder sich denken so, ja, diese alle Leute sitzen da und sagen so, ja, geil, ein Spiel, was mein Krempel hier irgendwie macht. Und wenn dann irgendwie ein Spiel ist, was den Krempel nicht macht, dann sitzen die angeblich dann da und sagen, das ist jetzt hier Politisierung und das soll aber nicht. Oder so stellt er sich das ja vor. Ne? Also wenn ich das normalerweise so glauben die Leute dann, dass sie was Falsches gekauft haben und das ist auch nicht auch richtig so. Die haben das dann, der hat das dann wahrscheinlich alles verschlafen, diese ganze Diskussion von früher da. Ja. Deswegen haben die Leute denen das ja auch aus Brot gespielt, der Sarkisien und diesen ganzen Heinis, dass sie da quasi ja dieselben Sachen gemacht haben, die die Konservativen früher gemacht haben mit ihrer Problematisierung von jedem Scheiß. Und die haben ja da auch nicht gesagt, oh, das ist jetzt ein Ballerspiel irgendwie, das mögen wir jetzt, weil da steht Tom Clancy drauf oder so. Sondern ich kaufe meine Spiele immer nur nach den Namen der Buchautoren, die Vorlage geliefert haben. Ja. Also zum Beispiel spiele ich ja jetzt auch Deine Heimat ist unser Albtraum und Ministerium der Träume. Das ist jetzt schon draußen als Spiel, ja? Ja, ja. Von Kult Games. Ich glaube, es ist einfach ein Reskin von hier diesem Bernd Höcke-Spiel. Ach, du bist ernsthaft oder sowas? Nein. Entschuldigung. Ja, ich schmeiße den einen nach dem anderen auf den Markt. The Fall of Doctor Who, schon wieder. Was heißt schon wieder? Haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja, muss man darüber sprechen? Nein, dass die, dass, also ich dachte, Doctor Who wäre jetzt ungefähr seit einem Jahr oder zwei im Tod einfach. Ja, ist es auch. Aber dieses hier ist auf jeden Fall ein 5 Stunden und 21 Minuten oder so langes Video. Das gucken wir jetzt. Das gucken wir jetzt, genau, nein. Spaß beiseite. Das ist eine Empfehlung und ich wollte einfach das nur so ein bisschen zusammenfassen, die wichtigsten Dinge, weil ich das richtig, richtig gut fand. Also das Video ist auch, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist auf Englisch halt natürlich, aber ist auch nicht langweilig, obwohl es 5 Stunden lang ist. Und ja, die 5 Stunden braucht man im Endeffekt auch. Das geht halt jetzt diese ganze neueren 2 Staffeln halt eben durch, also die Folgen dann auch wirklich. Und ja, was man da halt eben merkt ist, vor allen Dingen dieses Ding, dass sie jetzt, also um nochmal die Vorgeschichte von dem Ganzen zu sagen, Doctor Who ist ja so eine Institution von der BBC, ganz lange schon laufende Science-Fiction-Fantasy-Serie, die auch deswegen so lange schon läuft, weil quasi dieser Hauptcharakter ein Außerirdischer ist, der immer wieder, wenn er stirbt, sich in eine neue Figur dann quasi verwandelt, aber halt mit ähnlichen Charakterzügen, aber immer so ein bisschen anders halt. Und natürlich dann auch von einem neuen Schauspieler gespielt wird und deswegen konnte man das halt so lange weiterziehen. Und ja, nachdem es da jahrelang alle Leute sich drüber aufgeregt haben, dass ja aber, weil das ja eine britische Serie halt eben ist und dieser Charakter wurde halt bisher immer gespielt von einem weißen Mann unterschiedlichen Alters, also manchmal ältere Leute, manchmal jüngere. Und die Jüngeren waren auch eigentlich so, zumindest in der letzten Zeit, die beliebteren Charaktere. Und ja, sie haben sich auf jeden Fall ewig drüber aufgeregt und meinten so, nee, das muss jetzt eine Frau werden, der muss sich jetzt in eine Frau verwandeln und so weiter und so fort. Und das hat man dann jetzt getan, also nachdem da der Hauptverantwortliche für diese Serie da abgerückt ist und sein Nachfolger dann gekommen ist, der hat dann halt von vornherein gesagt, so, er macht das nur, wenn er da jetzt eine Frau reinbringen kann. Und die hat er dann halt gefunden in der Person von der Schauspielerin Jodie Whittaker, mit der er vorher auch schon zusammengearbeitet hatte bei einer anderen Serie. Und die hat das dann quasi übernommen, diesen Part. Und ja, das Ganze wurde also die ganze Zeit schon immer geframed, so nach dem Motto, ja, hier, ne, Fortschritt und männlich, pui, pui und so weiter und so fort. Und was man jetzt hier in diesem Video, was der Jay heißt der hier, der dieses Video gemacht hat, da ganz gut rausgearbeitet hat, ist, dass sie immer wieder auch quasi diesen Charakter halt so hinstellen und diese ganzen anderen Leute da ringsherum irgendwie nur dazu da sind, irgendwie den anderen Leuten zu sagen, dass sie halt recht hat und dass sie die Beste ist und so weiter und so fort. Und dass aber diese Entscheidungen, die dieser Charakter dann da halt trifft, also von dem, so wie es jetzt geschrieben ist, meistens halt vollkommen, ja, unmoralische Entscheidungen auch schon alleine sind, wenn man da mal wirklich ein bisschen drüber nachdenkt. Und ja, also dieses Ganze, es wird immer so dargestellt, als wäre sie quasi so die letzte Instanz. Na, das ist also wirklich so dieses woke Ding. Ne? Leute, die jetzt irgendwie meinen, so jetzt ist es eine Frau und damit darf die jetzt halt, darf es da jetzt halt keine Punkte mehr irgendwie geben, die jetzt irgendwie so ein bisschen zweifelhaft sind oder so, wo man mal so ein bisschen drüber nachdenken muss irgendwie oder wo man vielleicht zu sehr über die Stränge schlägt oder so. Sondern es ist jetzt alles einfach nur super und perfekt und so weiter und so fort. Und aber in Wahrheit ist es das halt überhaupt nicht. Also in Wahrheit sind es totale bescheuerte Entscheidungen, die auch mit den ganzen Sachen, die vorher da gewesen sind, keinen Sinn ergibt. Das arbeitet der hier halt eben auch sehr gut raus, diese ganze Sache. Und das ist wirklich so bezeichnend für diese ganze woke Kulturkriegsscheiße. Und deswegen ist es halt meine Empfehlung, euch das auf jeden Fall anzugucken, weil so hat man das noch nicht aufbereitet gesehen. Es ist wirklich richtig, ja, also es ist wirklich auf die Spitze getrieben, dieses ganze Zeug. Und was sie ja quasi auch gemacht haben in dieser Serie ist, dass sie in diese ganze Backstory reingegangen sind und dann quasi gesagt haben, so, hahaha, in Wahrheit war dieser Charakter, der halt bisher immer von Männern gespielt wurde, von weißen Männern, In Wahrheit war dieser Charakter ursprünglich ein kleines schwarzes Mädchen. Und das natürlich auch wieder, um halt eben zu suggerieren, so nach dem Motto, nehmt das, ihr Sexisten. Ne? Und es ist tatsächlich meine... ja noch viel darker. Sie wurde ja quasi gefoltert immer wieder und wieder und ist immer erst, also wenn sie stirbt, dann steht sie wieder auf in einem neuen Körper und es waren immer Mädchenkörper und erst irgendwann wurde sie zu einem Mann. Also es wurde auch ziemlich perfide übertrieben. Und absolut unnötig, fand ich. Ja, aber man merkt halt wirklich, dass sie diesen Kram halt konstruiert haben, um diese politische Botschaft rüberzubringen. Um die Leute damit zu ärgern und zu sagen so, hahaha, hier, das ist jetzt der Fortschritt. Ne? Jetzt ist das endlich gut. So, jetzt haben wir hier die Frau, die alles richtig macht, obwohl sie in Wahrheit überhaupt nur Quatschentscheidungen trifft. Und nur solange, wie man sich halt nicht drüber Gedanken macht und halt diese ganzen anderen Charaktere, die auch überhaupt gar nicht richtig charakterisiert sind, was man hier in dem Video halt auch ganz gut rausgearbeitet wird, die quasi nur da so in dem Orbit von der rumschwirren und dafür da sind, ihr zu sagen, wie toll sie ist und den anderen zu sagen, dass sie mal auf die hören sollten oder so. Hat sich das auf die Zuschauerzahlen ausgewirkt? Ja, absolut. Also das ist wirklich halt tot. Ne? Also wie Mars halt eben schon meinte, so ist das nicht tot, ist es auch. Also, aber die BBC soll wohl zufrieden sein damit, weil halt der Krempel, den die machen und diese Diversity-Sache bei denen ist ja festgeschrieben. Ne? Da haben wir ja auch schon drüber geredet. Das ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie nur, weil sie jetzt irgendwelche Leute jetzt auf die Idee kommen, sondern die haben sich ja wirklich dieses Diversity und Inclusion Strategy da vor ein paar Jahren verpasst, dass sie die da. Die Deutschen glauben das trotzdem, ne, so ungefähr. Dass sie da alle möglichen Minderheiten und was weiß ich nicht, was alles auf Teufel komm raus abbilden wollen. Und das sieht man halt in dieser Geschichte halt eben auch, ne, dass sie das halt tun. Also wirklich dieses Box-Ticking, wie man es immer nennt. Also so, ja, jetzt haben wir in der einen Folge haben wir jetzt irgendwie wen gehabt, der so und so behindert ist, irgendwie blind oder so. Und jetzt haben wir hier einen aus dem Kulturkreis, einen aus dem Kulturkreis und das muss halt alles irgendwie und vor allen Dingen halt die Männer sind halt immer scheiße so, ne? Das sind die Bösen jetzt, ne? Durch die Bank und der Hauptcharakter macht jetzt halt überhaupt nichts mehr falsch, aber in Wahrheit alles falsch, wenn man wirklich drüber nachdenkt. Und ja, also. Das hat keine Konsequenzen oder was? Ja. Ja, natürlich nicht. Sie rettet ja immer weiter irgendwie die Welt und. So. Ja, es sei denn natürlich, dass die bösen Männer die vorher komplett ruiniert haben. Dann schafft es natürlich auch nicht mehr, aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist grauenvoll. Aber das Video ist um diesen ganzen Komplex Kulturkrieg zu verstehen, ist es auf jeden Fall ein gutes Video, auch wenn es 5 Stunden lang ist. Kann ich euch nur empfehlen, am besten, also ich habe das halt über mehrere Tage dann irgendwie immer mal eine Stunde geguckt. Das kann man auch ganz gut machen damit. Verliert man nicht so viel. Also es ist auf jeden Fall besser, sich diese 5 Stunden anzugucken, als sich die 2 Staffeln anzugucken. Ja, genau. Da spart man sogar Zeit. Ja, das habe ich mir auch gespart. Ich habe nur die allererste Folge davon gesehen, da hat es mir schon gereicht und die anderen Sachen habe ich mir dann auch von den YouTubern dann angehört, was da ist und die Probleme auch waren. Ist ökonomischer als ein Mauler-Video zu gucken. Der macht das ja so, dass die länger sind als die Filme. Ist auch wieder wahr. Ja, es ist halt wie bei Star Wars. Man muss einfach diese Sachen ausblenden und dann kann man sich die alten Sachen angucken und sie genießen und muss einfach immer. Nee, das kann man allgemeiner formulieren, Price. Das ist bei allen Filmen so. Da kann man sich die alten Sachen angucken und die sind immer besser. Weil seit wir diese Ära haben, in der nur noch Mist produziert wird, kann man einfach so allgemein sagen, guck dir lieber einen Film aus den 90ern oder den 80ern oder so an. Da hast du mehr Spaß mit als mit dem Dreck von heute. Ja, ich meine, diese Geschichten, das ist halt auch keine Ausnahme. Bei Star Trek haben sie ja quasi dasselbe gemacht. Da haben sie auch die weiße Ghostbusters, Frau. Ghostbusters, Terminator, Oceans. Ja, die mischen irgendwelche Zutaten und kennen dann ungefähr schon die Erfolgsgrößen oder so. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Star Wars. Naja, irgendwelche Zutaten mischen die ja nicht, sondern die haben ja genau ihr Rezept da liegen. Ihre bestimmten Zutaten. Ja, aber so wie Rian Johnson und die Leute das machen, oder hier der Kurtzman von Star Trek oder so, die gehen halt hin, sie haben die Zutatenliste, aber dann mischen sie absichtlich den Kram falsch, weil sie denken, ich mache was ganz Neues. Da werden die Leute aber begeistert sein, wenn die das trinken. Und dann spucken ihnen die Leute das auf die Theke und dann wird gesagt, oh ja, weil ihr Frauen hast. Und dann heißt es Old Right und so, ja. Bin ich auch mal gespannt, wie lange das dauert, bis sie den Jay hier als Old Right bezeichnen, weil der zeigt auch sein Gesicht in dem Video an ein paar Stellen. Und da sieht man auf jeden Fall auch, dass der gute Mann Nagellack an den Fingern hat. Also das ist auf jeden Fall ein komplett unprogressiver Heterosexueller, der nur seine toxische Männlichkeit aufrechterhalten will. Du weißt doch von Leuten wie Sophia Nawitz, dass das nicht hilft. Ja, tut's auch nicht. Du bist ja trotzdem verdammt, egal ob du... welcher Identität du dich selber zuordnest, wirst du dann halt der Onkel Tom sein oder der hilfreiche Schwule oder irgendwas in der Richtung werden sie dir schon andichten. Ja. Dieses TARDIS ist perfekt. Es wird perfekt sein, wenn eine Frau da drin steht. Wahrscheinlich, ja. Ja, so habe ich es so nicht ganz mit diesen Worten, aber sinngemäß war das immer so, ja. Genau. Und ja, wer ist jetzt weg? Wer darf nicht mehr diese Woche jetzt Billie Eilish? Das ist auch schon zu viel. Ach, den kenne ich von früher. Eyes Without a Face, White Wedding und so, ne? Ist die jetzt auch trans? Nee, das ist die hat's jetzt eilig wegzukommen. Du meinst, die kam da aus Hesse und hat's eilig. Genau. Weil sie jetzt gecancelt werden soll. Und zwar, habt ihr eine Idee? Also es ist angeblich homophobe und rassistische Äußerung. Aber ja, aber was genau? Oh, es gibt nur zwei Geschlechter. Nee, viel, viel dümmer eigentlich. Eine Familie ist Vater und Mutter und Kind. Nein, noch viel, viel, viel, viel dümmer. Es ist eigentlich immer noch Vogue, aber es ist jetzt falsch Vogue und deswegen muss sie gecancelt werden. Bravo. Was ist es? Pass auf. Sie hat ein Musikvideo gedreht. In diesem Video ohne schwarze kommen, Menschen. Nee, in diesem Video kommen Frauen vor, mit denen sie da irgendwie im Bett sich rekelt. Und das Problem ist, dass sie nicht lesbisch genug ist. Baiting ist. Also, dass sie quasi Leuten jetzt falsche Hoffnungen macht, die lesbisch sind, weil sie jetzt so tut oder das damit ist spielt. Das ist eine ganz miese Art auf jeden Fall. Und das könnte halt Leute natürlich verletzen, wenn die jetzt denken, so, dass sie vielleicht mit der Billie Eilish irgendwie was anfangen können oder so. Und in Wahrheit ist sie aber heterosexuell. Ich habe Robert Palmer immer für die Mädels im Hintergrund von Addicted to Love gehasst. Ja. Ich dachte, alle Frauen sind so. Und dann komme ich raus und es sind gar nicht alle. Manche sehen aus wie Billie Eilish. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was für ein Krempel, ne? Also, und stell dir das auch mal mit anderen, stell dir das mal mit vertauschten Geschlechtern vor. Da würdest du sofort heißen, boah, männliche Anspruchshaltung hier schon wieder irgendwie. Ne, nur weil ich irgendwie halbnackt irgendwie dies und jenes tue, heißt das doch nicht, dass jetzt die Leute hier irgendwie mich sexualisieren dürfen oder so. Ich erinnere mich da noch an so Sachen wie hier diese Comedy-Tante da. Amy Schumer, da gab es dann mal irgendwie dieses Ding, wo sie da irgendwie mit so einem Fan gesprochen hat, der dann irgendwie einen sexuellen Witz irgendwie gemacht hat und es da auch sofort ist, ja, das ist ja nicht cool und so. Und alle Leute sich tierisch aufgeregt haben, obwohl die selber ja ständig solche Witze macht. Und dann. Sie macht dann so sexistische Witze über ihre Vagina und ja, so. Aber ich meine, dass wirklich jeder erwarten würde, dass sie eigentlich mit so einem Witz cool sein müsste, ne? Weil sie ja ständig mit irgendwelchen, aber nee. Sie darf das dann natürlich wieder, aber andere Leute sollen sie dann trotzdem wieder irgendwie behandeln. Wie Was ist eigentlich da aus Katy Perry geworden? Die hat doch auch mal I Kissed a Girl gesungen. Ist sie dann auch gecancelt? Ja, das ist wahrscheinlich schon zu lange her oder so, keine Oder ist Ahnung. sie queer genug, dass sie das darf? Gibt es da vielleicht, kann man einen Test machen, Ja, ob man queer ist genug nicht die ist? Karriere von der einfach nur vorbei oder so, Ich keine habe Ahnung. keine Schon Ahnung. lange nichts mehr von der gehört, ja. Ja, lange nicht gehört und trotzdem mal wieder gehört. Lori Penny habe ich heute ein Zitat gehört. Ich kann dich gar nicht zitieren, was das war, aber das ZDF hat das in einer Wissenssendung zitiert. Oh, super. Top. Ja, super, ne? So. Wissen, ich glaube, es ging um Ja, das ist Geschlechterrollen auch und so so eine, weiter, die da mal Mode und so. als sogenannte sexpositive Feministin irgendwie da auch irgendwie dargestellt wird und diesen Krempel, den die von sich gibt. Also weiß ich auch nicht, wie man auf dieses Label dann irgendwie kommt. Weil Ja, bei der ist eben, es ja auch die soll es ignorieren. Fleischmarkt und diese ganze Scheiße da irgendwie, so hieß ja ihr Buch, was sie geschrieben hat. Ja. Ja, wie kann man sowas auch noch zitieren, ne? Fand ich unmöglich auf jeden Fall. Ja, Drüber. und vor allen Dingen das ist eine Linksextreme. Und das ist auch nicht irgendwie groß versteckt. Also, die nennt sich auch irgendwie Penny Red und so ein Zeug. Also, ja, also keine Ahnung. Ja, und das Rassistische ist, dass sie sich also in einem irgendwas Altem, was da irgendwie aufgetaucht ist, wo sie 14 war oder so, hat sie irgendwie Witze gemacht über Chinesen und wie die Sachen auf Englisch aussprechen. Und hat die wohl mit irgendwelchen Kraftausdrücken Gibt belegt. ja auch mal gar nicht, ne? Sucht ja seine Nummer Wohnung natürlich auch nicht. 35 mit Reis. Wer hat Nummer 35 bestellt? Nur damit ihr gleich, da habt ihr was, was ihr rausschneiden könnt. Mich als Genau. Rassisten outen, ihr Das Trottel. klang aber ehrlich gesagt, eher wie eine Imbissverkäuferin, die ich mal kannte. Ja, das sind Aus aber dem doch oft Gewerbegebiet. Nee, das war keine Asiaten. Asiatin. Polen Das oder was? war so eine Monika, die Ja, immer die das. Bildzeitung ausliegen hatte und mit mir in der Okay. Mittagspause darüber sprechen wollte, was da so alles Oh, keine drinsteht. Karen oder so. Nee. Besser als sie will mit dir über Gott sprechen. Ich meine, da hättest du bei dir ja gar keinen Stich gemacht. Über die Bild-Zeitung geht ja noch. Ungarns. Ja, hier heißt es immer wieder, dass Ungarn das verbieten würde, dass man Bücher veröffentlicht über Homosexualität oder so, oder wo das dann vorkommt. Es geht aber offensichtlich um Lehrmaterial, um Schulinhalte, um schulische Inhalte, die da vermittelt werden. Und das möchten die Ungarn aus der Schule raushaben und da machen sie ein Gesetz gegen. Also es wird da ganz schön Stimmung gemacht mit so einer falschen Behauptung eben eigentlich vom ZDF und ich habe es im Spiegel eben auch gelesen. Und das weiß eben auch keiner besser oder so. Ja, also Okay. das hier ist falsch, sagst du, was hier steht. Das Gesetz sieht auch ein Jetzt Verbot habe von ich jedenfalls ein Büchern, paar Mal, Filmen und ja. anderen Inhalten vor, die sich an Kinder und Jugendliche wenden und in denen Sexualität dargestellt wird, die von Das habe ich jedenfalls ein paar Heterosexuellen Mal als abweicht. Behauptung gehört, dass das falsch wäre. Ja, genau. Habe ich noch nicht verifiziert bekommen. Ich kann auch kein Ungarisch. Nö. Ja, das ist schon wahr. Also das Ganze ist relativ schwierig natürlich nachzuvollziehen, obwohl ich glaube, dass wenn sie hier sowas schreiben wie, das wäre gebunden gewesen an ein Gesetz gegen Pädophilie. Und um das halt eben Ja. dann, so, damit sie den anderen dann werfen können, dass sie ja Pädophilie jetzt irgendwie entschuldigen oder so. Also ich glaube, da gibt es nicht viel Spielraum für Missverständnisse. Also entweder das ist eine komplette Lüge von denen hier, oder das ist so und Also diese Taktik, das kann ich mir schon vorstellen, dann dass sie das machen und fällt da aber auf jeden Fall, dann würde ich da aber schon auch sehr misstrauisch werden. Also dann ja, es glaube ist ich mal einfach nicht, nicht in dass es Ordnung, das einfach denke dann ich nur auch. um Schulbücher geht oder so. Ja, also das halte ich dann für eher unwahrscheinlich. Aber das ist schon wahr natürlich, durch unsere wunderbare Haltung, die wir überall haben Ja, man und kann diese sich nicht ganzen ganz sicher Sachen. sein. Beim letzten Mal, ne, Ja. als so ein Aufschrei wegen Ungarn durch die Reihen ging, da ging es ja um Lehrmaterial, beziehungsweise, glaube ich, um die Unis, die der Staat nicht mehr bezahlen wollte, die Gender Studies und so weiter. Aber es ging ja nicht darum, dass das zu verbieten wäre oder so. Das heißt, da wird dann eben ganz gerne mal ein bisschen härter dargestellt, als es ist. Obwohl ich finde auch diese Masche, irgendwie das damit zu verbinden, ja, das ist natürlich nicht in Ordnung, aber das wird bei uns ja auch teilweise so versucht, habe ich den Eindruck. Also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich habe das. Also schon den Eindruck, dass da auch eben die Dinge miteinander verbunden werden, die nicht unbedingt miteinander zusammengehören. Ne? Ich Welche meine, Dinge? ja, zum Beispiel irgendwie Männerrechtler und Rechte oder sowas. Ja, Das ist ja natürlich. da kannst du kein Beispiel nennen. Ja, genau, da könnte ich natürlich Also, viele Beispiele nennen, ne? ja. Oder auch andere ähnliche Beispiele, klar, ne? Aber das ist, ja, das weiß ich jetzt nicht. Könnte, ja, ich auf jeden kein, Fall. Es ist ja, auf so eine Denke aufgebaut ist. Was, die Erzählung ist auf jeden Fall immer, da ist der Orban, der sagt illiberale Demokratie. Und dann gibt es da diese Universität mit ja, Genderkram, das ist ja Feminismus, und da ist er dagegen, mit anderen Worten, das ist halt gut für die Demokratie und das ist dann liberale Demokratie und so weiter und so fort. Das habe ich auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass die Leute das halt so sehen. Aber wenn man sich das halt eben anguckt, was ja diese ganzen postmodernen Theorien, die da verbreiten, das ist ja genauso. Alles muss weg, so dieser Liberalismus muss weg und das ist alles nur hier die Leute... Herrschaftsformen und Falschheit und... Ja, der Artikel geht ja noch ein bisschen weiter und in dem Geschreibsel hatte ich so ein bisschen den Eindruck schon, ja, dass sie da so ein, eben ihre Meinung auch einfließen lassen, dass sie das eben besser fänden, wenn das nicht verboten würde oder so. Kann man vielleicht auch nochmal lesen, wenn man sich ein bisschen feine Propaganda reinziehen möchte. Also ja, die sprachen da schon ziemlich stark Propaganda gegen Ungarn. Also immerhin schreiben sie ja auch so Sachen wie, einzig die rechtsnationale Jobbik-Partei hat die Fidesz-Mehrheit hier unterstützt. Das ist ja auch nochmal was, was vielleicht ein, was ich auch selten lese, dass ja im Endeffekt diese Jobbik-Partei auf jeden Fall die ist mit dem krassen Kram und die vom Orban ist ja diese Fidesz-Partei. Ne? Also das, ja, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Jetzt versucht Orban angesichts bröckelnder Rückhalt in der Bevölkerung seine Macht zu sichern. Ja, das klappt, ne? Nationalreligiöse Erzählung, die, ja, Minderheiten in Ungarn systematisch in die Ecke drängt, um eine Mehrheit auf Fidesz-Kurs zu bringen. Ja. Mit dem Papst dann dabei. Ja, ich das meine, klingt schon, sind, das die sind klingt da schon nach drauf, Einordnung. Aus, ja, aus, also wenn Sie jetzt hier nicht ein wörtliches so Zitat von dem Orban haben, wo er sagt, ich mache das so, ich will das so, dann ist es natürlich deren Leseart jetzt von dem Ganzen. Ne? Also, ja, aber ich meine, das kann, ja, man ja, ja, auch, kann man ja auch so sehen. Also, meinetwegen. Ja, ich weiß es aber eben auch nicht besser. Ob der Rückhalt in der Bevölkerung wirklich bröckelt, das könnte ich gar nicht so sagen. Ja, das stimmt. Das nicht, ist richtig, ja. Ja, ja. Das weiß man nicht. Ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Also, solange die Ungarn so eine komische Sprache sprechen. Die englischsprachige Budapest Times. The law states that parents must be guaranteed the right to decide on the sexual education of their children and very clear limits must be set for sexual education at school. Children must be protected from access to information on any platform that would be contrary to the educational ideas of parents. Tja, also, Elternrechte kann man auch als gestärkte Elternrechte verstehen. On any platform. Also, any platform, ja, ja. Und any platform. Any platform, ja, ja. Und dann also das ist aber, für die übrigen Leute dann vielleicht auch noch. Für andere Sachen gilt das auch auf any platform, ne? Für Hassgesetz, für Hass angeblich gilt das auch auf any platform. Nee, ist nicht any platform. Ist ja, aber das platform sind wir auch dagegen. 20 Millionen, ne? Ja, ja, stimmt, okay. Das, ja, sind wir aber trotzdem auch dagegen. Also müssen wir, ja, auch hier eigentlich sagen, nee, also es geht, also wenn Eltern vielleicht, aber wenn Eltern, sagen wir mal, einen 13-Jährigen, 14-Jährigen haben, der sagt hier, ich stehe auf Männer, dann will ich, dass die Eltern in der Lage sind, ihm entsprechendes Aufklärungsmaterial zukommen zu lassen. Ja. Okay, und was, ja, und soll das sein für Aufklärungsmaterial? Das sehe ich, ja, ja, gut, wenn du in der Pubertät wäre bist oder so. Ach so, du meinst Aufklärungsmaterial über, also... Ja, über alles, aber ist auch nach der Formulierung ist das auch aber auch nicht, ist das aber auch nicht verboten dann. Naja, Children must be protected from access to information on any platform. Und im ersten Teil stand doch, wenn die Eltern das so möchten oder nicht. Ja, aber damit es on any aber Plattform aber nichts, alle da protected sind, dann muss es doch weg sein, ja. Wenn aber nichts da ist, was du zugänglich machen kannst, weil du es in dem Land nicht verkaufen darfst. Also ich, ja, finde eben das merkwürdig. Ich finde es nicht richtig. Ja. Ich mag diese Durchsexualisierung von Kindererziehung überhaupt nicht. Aber ich halte auch nichts davon, halt einem Privatier zu verbieten, ein Buch zu kaufen. Da halte ich ganz und gar nichts. Nee, natürlich nicht. Ne? Das ist klar. Hatte ich jetzt aber auch so nicht verstanden. Ich dachte, das wäre immer abhängig von diesem Elterneinwand. Aber natürlich ist ja auch kein Universalheilmittel oder so, das ist schon klar. Du kannst doch nicht sagen, die machen das doch einfach immer so. Die schieben dann solche Sachen einfach ins Gesetz und dann soll sich einer darum kümmern, wie das funktioniert. Siehst du doch mit dem Upload-Filter zum Beispiel. Nein, gibt es nicht. Und dann haben sie keine bessere Idee, dann kommt es eben doch so. Ja, apropos keine bessere Idee. Ja, genau. Kommen wir zur Regenbogenfahne. Da hat jetzt der Stadtrat von München in einem Zusammenschluss von allen entschieden, dass man jetzt das Rathaus zu beflaggen hat mit Regenbogenfahne und dieses Stadion da zu beleuchten hat mit Regenbogenfahne, um ein Zeichen zu setzen für die Rechte von Homosexuellen. Und da gab es dann so ein bisschen Aufregung, auf jeden Fall in der liberalen Blase, weil sich da jemand von der FDP, der wohl da irgendwelche Ungarn-Connections hat, sich darüber beschwert hat und meinte, das solle im, ja, das wäre linker, irgendwas mit links hat er gemeint, wäre das. Und, ja, aber die Kritik, dass der Sport politisiert würde. Und von oben herab irgendwie, also nicht wortwörtlich damit, weil dieses hier ist nicht das. Und ja, und das haben natürlich wieder andere Leute nicht gemocht und ja, dem dann irgendwie Parteiaustritt nahegelegt und so weiter und so fort. Oh mein Gott. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das habe ich auch probiert, den Leuten zu erklären, wollte aber keiner verstehen. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag oder so oder ob man es nicht verstehen will oder keine Ahnung. Das halt gerade, und ich war nicht der Einzige, der das so erklärt hat, andere Leute waren da auch mit bei, zum Beispiel der Schwulemiker, kleiner Shoutout an dieser Stelle. Dass ja im Endeffekt, wenn die sich jetzt hinstellen, Orban und Konsorten, und irgendwie meinen so, ja, hier, das ist alles, das ist quasi alles nur wegen der Propaganda oder so, hier so, dann aborten die Leute, werden ja nur auf die ganzen Ideen gebracht. In Wahrheit gibt es das alles gar nicht oder keine Ahnung, wie was, sagt er jetzt zwar nicht in diesen Worten, aber das ist ja eigentlich die logische Konsequenz daraus. Und dann kommt ihr hin und sagt als Politik irgendwie, wir entscheiden uns jetzt, so ein Symbol irgendwie da zu machen, was ja auch nichts anderes ist als Propaganda für diese Sache. Und damit meint ihr dann, dass ihr dann jetzt die Sicht von den Leuten da unterstützt oder wie und nicht die von Orban oder was? Und das vor allem, was kommt denn bei den Ungarn an? Die sind eh schon der EU sehr misstrauisch gegenüber eingestellt. Aber was kommt an, wenn man dann so ein Symbol setzt und sagt, da seht ihr die bösen Ungarn. Ich halte das für eher kontraproduktiv. Ein Eigentor sozusagen. Und die das ist ja noch nicht mal die transinklusive Flagge. Also was ist denn los? Da fehlen doch diese Dreiecke da links. Ja. Ich habe das auch schon auf Twitter. Ich weiß auch nicht, was das soll einfach. Ne? Also, und vor allem ist es billig. Es ist sehr billig, weil die machen das in München. Ja? Manuel Neuer trägt eine Regenbogenkapitänsbinde in München. Da kann man das machen. Wo ich das sehen möchte, ist bei der WM in Katar. Da möchte ich die Regenbogenarmbinde genauso sehen. Und außerdem hätte ich gerne, dass man beim nächsten Staatsbesuch aus China einfach mal den Tiananmen Tankman ans Flughafengebäude, weißt du, so richtig groß, dass es keiner übersehen kann. Ist den Leuten, die das machen, klar, dass die Türkei mitspielt, dass Russland mitspielt in diesem Turnier? Also Länder, die es viel nötiger hätten. Ja, Russland ist denen klar. Da meckern sie natürlich auch drüber bis zum Abwinken. Aber die Türkei natürlich nicht. Weil das liegt doch bei denen dann, wenn wir am Kolonialismus. Was? So, ist doch klar. Vergessen. Trotzdem ist das irgendwie Propaganda im Sport, die da nicht hingehört. Ich hatte das letzte Woche, da gab es ja auch in der Sportschau dieses Rassisten-Ding angeblich. Also, ja, so eine Sportschau-Sendung, die wir halt damit gefüllt haben oder so. Ja, fand wo ich sie auch da, schon, dass das irgendwie so ein bisschen Fischen irgendwie ja, bei den, Moment, Moment, bei den, Moment. Bei den, also, das will ich doch, alles nochmal auseinander haben, bitte. Also, erstmal finde ich die Sache mit der Kapitätsbinde und die Sache mit der Beleuchtung sind schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Habe ich übrigens gerade noch gelesen, bevor die Sendung losging, habe ich jetzt nicht mal einsortieren können. Es gibt jetzt ein Verfahren gegen den DFB wegen der Regenbogen-Kapitänsbinde. Und das finde ich dann auch wieder lustig, warum das aber dann das geht. Aber das ist schon beides im gleichen Geist entstanden, oder? Nicht. Meinetwegen, aber ich finde es. Ich denke mal, die haben sich auf die sinnvolle und einfache Regel geeinigt bei der FIFA, wie bei allen anderen Bodies auch, oder UEFA, dass man halt keine politische Werbung auf dem Spielfeld zulässt. Oder ja, dass eine Kapitänsbinde vielleicht sogar so einfach, dass eine Kapitänsbinde eine gewisse Farbe zu haben hat. Ja, die Ukraine hat aber, glaube ich, nicht so, den sie jetzt entfernen mussten. Ne? Das war doch so ähnlich. Also. Naja, jedenfalls, wenn sich jetzt Manuel Neuer irgendwie entscheidet, ich will jetzt mir so eine Kapitänsbinde hier irgendwie anziehen, dann finde ich das auf jeden Fall noch nachvollziehbar. Dann soll er das meinetwegen gerne machen. Das ist auf jeden Fall was anderes, als wenn jetzt irgendwie der gemischte, also der komplette Stadtrat irgendwie entscheidet, dass eine Beflaggung irgendwie, die nicht aus Hoheitszeichen irgendwie da besteht. Im Rathaus ist aber sehr gut. Das da irgendwie, ja, genau, solche Geschichten irgendwie. Aber die Geschichte hatte ich jetzt noch nicht mit. Also das finde ich doch schon was anderes. Und auch wenn man über Propaganda redet, dann ist meines Erachtens nach die Kapitänsbinde von dem Neuer dann keine Propaganda. Das ist dann meinetwegen seine eigene Meinung oder so. Aber ja, diese Geschichte, die Politik irgendwie entscheidet, das ist, wenn überhaupt, dann Propaganda. Also Propaganda ist nur, wenn es der Staat macht. So. Ja, und wenn es das Staatsfernsehen macht, was ist es dann? Das ist auch Propaganda. Ja, also, Staatsfernsehen ist ein antisemitische Dogwhistle. Ja, sicher. Der Saleratus im Chat sagt gerade, dass es wegen der politischen Werbung ist, dieses Verfahren, wie ich es mir gedacht habe. Was ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich das so teilen muss, diese Einschätzung von denen, dann die UEFA dann meinetwegen da hat oder so. Oder dass es das ja, gut, aber das ist da auch wieder das Ding. Das stelle ich doch jetzt so klar. Willst, wenn die Türkei dann auf die Idee kommt mit irgendwie pass auf, osmanischen Ich habe ein super Beispiel. Dieses ganze Zeug, was die ganzen Leute zeigen da immer in die Luft und irgendwas und alle möglichen Leute haben da auch irgendwie ihre Kreuze irgendwo hin tätowiert oder was weiß ich nicht, was für ein Zeug so. Und da kann sich ja auch niemand drüber aufregen. Und da rege ich mich auch nicht drüber auf. So, bitte, perfektes Beispiel. Trikot ausziehen, du hast doch eine gelbe Karte, oder nicht? Kommt drauf an, glaube ich. Also, aber weiß ich nicht mehr genau. Aber ja. Kann sein, dass sie das jetzt irgendwie. Also die haben aber auch alle eigene Schuhe vor allen Dingen. Also sie dürfen ja irgendwie was Eigenes haben. Ja. So. Kommen wir nicht zu weit ab vom Gedöns hier. Ole. Und ja, auf jeden Fall irgendwelche Geschichten mit Rassismus. Ja, es gab da ja, glaube ich, jetzt irgendwie diese Dokumentation mit dem Asamoah und irgendwelchen Leuten und was die für Erfahrungen haben und da, ja, also das ist einfach eindeutig und klar, dass es da auf jeden Fall irgendwelche Geschichten irgendwie gab, wo da irgendwelche Leute Bananen geworfen haben oder so in solchen 90er Jahren, das weiß ich auch noch. Also ja, das sicher. War so und das ist auch nicht fein so. Ne? Aber ich finde, aber auch an der Stelle brauchen sie. Wir sind 3 Monate vor der Wahl. Das spielt da vielleicht auch eine Rolle. Nee, das glaube ich nicht. Aber dass das Thema Rassismus im Sport jetzt irgendwie aufkommt, dass sie deswegen mit diesen alten Kamellen ankommen, das ist wahr, ja. Das glaube ich schon. Und das ist unbedingt mit der Wahl zusammenhängt, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wo ich wirklich dagegen bin, aber auch da brauchen die Leute dann nicht irgendwie bestrafen oder so aus meiner Sicht, aber diese Auspfeiferei und so, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das ist diese Hinknieerei und weil das habe ich ja nun wirklich von Anfang bis Ende da nachverfolgt oder erlebt mit dieser Hinknieerei davon, von als hier der Dingens damit angefangen hat, damals Kaepernick da, als er auf der Bank saß und dann nicht aufstehen wollte bei der Nationalhymne, weil er sich zu fein war und dann irgendwie gemeint hat, es wäre wegen Rassismus und Polizeigewalt. Das war ja noch vor dieser ganzen George Floyd-Geschichte überhaupt. Und ja, und da kann mir jetzt keiner mehr sagen. Also wir haben jetzt diese ganzen Videos alle gesehen und hier uns ja teilweise auch angeguckt von dieser Connors oder wie die da heißt, wo sie da irgendwie sich drüber freut, dass ihr Buch irgendwie mit dem roten Büchlein von Mao irgendwie verglichen wird und so von diesen Black Lives Matter Leuten. Und also das ist wirklich eine Geste der, ja, irgendwie Selbsterniedrigung oder so gegenüber Sympathiebekundung für eine Organisation, die sympathisiert mit Kulturkämpfern, mit Leuten, die ja Maos China irgendwie toll fanden, was der da damals gemacht hat, halt eben komplette Willkür gegen die Leute, da blutige Spur hinterlassen hat und das aus meiner Sicht, das ist wirklich ablehnenswert. Und klar, die Leute denken natürlich, dass sie da was Gutes machen, weil ja Rassismus schlecht ist. Und das ist ja genau der Punkt, wo dieser, warum dieser Kram überhaupt greift und warum das überhaupt gemacht wird. Aber das halt auszupfeifen und das zu verurteilen, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall angemessen. Und da würde ich auf jeden Fall niemanden Vorwürfe machen. Wird natürlich trotzdem gemacht. Ne? Also das dass das natürlich dann auch nur die ewig Gestrigen sind, die dieses Knien nicht toll finden. Die Zuschauer sind jetzt wieder die Bösen oder was? So ja. Hingeframed wird, ja, ja, klar, natürlich. Das war ja bei den Ungarn halt auch so. Die hatten ja auch in diesem Spiel gegen wen war das? Ich weiß schon nicht mehr, in dem ersten, glaube ich. Franken, Portugal, war das erste? Nee, Frankreich hat gewonnen gegen. Nee, uns erst. Ja. Ja, muss gegen Portugal. Ja, irgendwie, auf jeden Fall, da haben sie es halt. Genau, 3 Stück gekriegt von Portugal. Ein Gutes könnte es ja haben. Vielleicht hört danach endlich mal das Geseier darüber auf, dass diese Leute angeblich unsichtbar sind in unserer Gesellschaft. Nee, das wird nie aufhören. Nee, natürlich wird es nicht aufhören. Aber für jeden denkenden Menschen müsste das spätestens dann aufhören. Ja, müsste es, aber wird es ja nicht. Und es soll ja auch nicht gedacht werden. Es soll ja immer nur weiter eskaliert werden. Wir haben ja diese Kulturrevolution noch nicht, deswegen muss es sich natürlich weiter drehen, das Rad der Geschichte. Das war ich mit dem Hop auch so, dass sie immer die Zuschauer so beschimpft haben dafür sozusagen. Dass sie ja eben bekunden, wenn sie was nicht gut finden, sozusagen. Aber wenn die dann auf Dauer wegblieben bleiben würden, dann wären sie auch nicht zufrieden, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall gibt es im Münchner Stadtrat eine rosa Liste. Und ja. CSU-rosa Liste. Die CSU-rosa natürlich. Liste. Nee, das ist nicht CSU-Rosa Liste, das sind zwei verschiedene Dinge, aber die fanden das natürlich alle großartig. Ja, und also das ist aus meiner Sicht halt auch, wie Marcel eben schon gesagt hat, ein Eigentor. Ne? Also wenn man das so hinkriegt, dass diese Leute sich da alle da unter diesem Banner dann da vereinen, um da irgendwelche solche Gesten da irgendwie zu treiben. Und das ist halt eben auch dieses Ding, ne, mit dieser Regenbogenfahne da, das wollten auch wieder die Leute da nicht verstehen. Dass ich da und der Spolemiker darüber geredet haben, dass ja im Endeffekt viele von diesen Sachen, die damit vermischt werden, halt schlecht sind zu vermischen. Also dieses Trans-Thema schon alleine, da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Da gibt es die Leute, die da wirklich davon betroffen sind und da gibt es halt diese Sachen, dass diese Zahlen immer mehr explodieren von den Leuten, die da irgendwie meinen, sie werden betroffen. Und natürlich auch die Zahlen von den Leuten, die das hinterher bereuen, dass sie da irgendwelche Dinge mit sich haben machen lassen. Zum Beispiel sich ihre Brüste abnehmen und so. Weil sie da irgendwie meinten, dass sie das tun sollten. Und das wird so umkämpftes Thema, ist das gerade, wo auch die Leute heftig rumbrüllen und sämtliche Geschütze auffahren, um das ja irgendwie zu tabuisieren, dass man darüber redet. So als würde das ja halt eben den Leuten irgendwie ihr Leben verunmöglichen oder so. Und das einfach zusammenzubringen mit dem Homosexualitätsthema, was ja nun wirklich ein Thema ist, wo ja nicht umsonst, also dieser Pride-Ansatz, den gibt es ja halt eben, weil man den Leuten gesagt hat, schäm dich irgendwie dafür. Und das war bei denen im Endeffekt das Problem dann irgendwie mit der Anerkennung oder so. Ansonsten können die Leute ja irgendwie ihr Leben leben. Das einfach in einen Topf zu verwirren mit Leuten, die irgendwie in ihrem Körper irgendwie, die sich daran irgendwelche Amputationen vornehmen lassen müssen, weil sie irgendwie der Meinung sind, dass das notwendig ist, das zu vermengen und das dann quasi in so eine Fahne dann irgendwie zu packen und zu sagen, hier, das ist jetzt die Community irgendwie. Ja, finde ich schon krass. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganzen Leute, die dann irgendwie meinen, dass ja angeblich da auch noch ein P fehlt. Ne? Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Also für Pädophilie. Und es gibt auch genug Zoo, viele, die endlich gleichgestellt werden müssen. Ja, solche Leute, die ihre Tiere, sich an ihren Tieren vergreifen. Und Leute, diese Differenzierung, nicht vorzunehmen, ne? Das ist das größte Problem, was eigentlich... Ja, aber da muss man ja auch sagen, von Homosexuellen heutzutage noch hat. Da ist ja extra die Queer-Ecke für erfunden worden, ne? Aber das ist doch auch wie in der ganzen Gesellschaft. Das sind die Leute, die das hier betreiben, ein kleiner Zirkel von Leuten aus einer riesigen Gruppe, weil es gibt genug Ali Utlus oder komplett unpolitische Homosexuelle, die mit dem ganzen Tanz nichts zu tun haben wollen. Ja, und die sind im Endeffekt die Leidtragenden. Ja, die müssten halt, ja, es müsste irgendwie sichtbar werden, wie wenige von denen eigentlich diesen ganzen Hullabaloo befürworten. Aber ich meine, wir sehen ja, wie mit Leuten umgegangen wird. Da gibt es dann ein Gerichtsurteil, dass man sie Nazi-Schlampe nennen darf. Ja. Also, ich, das ist ja sowieso, ja. Ah, FDP, bla bla bla, dieser ganze Unsinn, der da gemacht wird. Ja, und dieses hier, wir hatten ja letzte Woche den Gouverneur von Florida so ein bisschen gefeiert, auch durchaus zu Recht, wegen seinem Aufbegehren gegen die kritische Rassentheorie. Und diese Woche hat er sich dann wohl entschieden, das Beten an den öffentlichen Schulen zu verpflichtend zu machen. Und zu recyceln, glaube ich. Das ist aus meiner Sicht natürlich dann wieder nicht in Ordnung. Moment mal, aber das steht da nicht. Da steht forcing a moment for prayer upon all Florida students. Was du in der Zeit machst, ist dir, glaube ich, selber überlegt. Oder jetzt meditierst, okay, oder nochmal drüber nachdenkst, wo du, welcher Hund deine Aufgaben gefressen hat oder so. Also so hört sich das für mich an. Also ich finde das meine, ziemlich gut. Und der muslimische Mitbürger könnte dann zu Allah beten und der buddhistische könnte irgendwie meditieren. Ja, aber das kann man auch hören, das kann man auch hörbar machen, was sie beten. Und dann müssen sie das sagen. Also hier steht dann jedenfalls, he is also putting them at risk for bullying. Ich meine. Ja klar, wer kennt das nicht? Ne, erstmal ein bisschen Druck ausüben so. Hier, du hast nicht gebetet oder was? Ja. Ja, also das hatte ich jetzt auch nicht für so weit hergeholt. Was natürlich die American Atheists, von denen ich das jetzt hier habe, als nächstes da tun, ist irgendjemanden vorwerfen, er wäre ein White Supremacist, was ich denen halt auf ihr Wort auf jeden Fall nicht glaube. Also ein bisschen, weil dafür sind die einfach zu abgehoben und die haben ja hier sich auch schon diesen Banner gemacht mit dem Schwarz und dem Braun noch drin in der LGBT-Fahne, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil Ist das jetzt Plus. Eine Sexualität, auch schwarz und braun zu sein, oder was? Also, das ist ja wohl vollkommener Quatsch. Also, ja, genau. Selbst wenn man das jetzt alles in Ordnung findet oder so. Du verstehst doch die intersektionale Verschränkung, ne? Genau, das ist im Endeffekt ist die auch, intersektionale. Nee, ich verstehe das schon, aber ich argumentiere jetzt nicht hier vom Punkt des Wahnsinns her, sondern ich argumentiere jetzt vom Punkt des, wenn man jetzt diese Fahne halt akzeptiert als Fahne für diese Sache, selbst dann ist es ja Quatsch, das da oben drauf zu hauen. Ja. Also, tut mir leid, also wenn die jetzt halt dieses Ding durchziehen, dieses Yuri Besmenov-Ding von wegen und dann kommen sie hier und machen unsere Religion weg und so und deswegen brauchen wir jetzt irgendwie für die Jugend und da hat ja auch Trump schon in die Richtung geredet gehabt, bevor er da abgesetzt wurde, dass wir dann quasi das Programm zum Patriotismus irgendwie brauchen und da bin ich dann aber doch so ein bisschen skeptisch. Im Endeffekt würde es aus meiner Sicht halt wirklich schon reichen, wenn man einfach aufhört, dieses Framing zu akzeptieren, dass halt die Gesellschaft einfach unverbesserlich schlecht und furchtbar ist und schon immer war und keine Ahnung wie was und sich dann einfach darauf besinnen, was man jetzt selber irgendwie machen und dass man mit seinen Zeitgenossen sich halt da versteht und die Dinge, die in der Vergangenheit halt schiefgelaufen sind, zur Kenntnis nimmt, aber nicht daraus irgendwelche Dinge jetzt ableitet, irgendwelche Ungerechtigkeiten, die man jetzt dann bitte haben soll, wegen den alten Ungerechtigkeiten, historische Schuld, keine Ahnung wie was. Und ich glaube, das reicht dann auch schon. Aber diese amerikanischen Religiösen, die sind schon ziemlich druckvoll auch, die sind schon ziemlich hart unterwegs, ne? Und darf ich das kurz präzisieren? Also das Gesetz würde den öffentlichen Schulen vorschreiben, mindestens eine Minute Stille für die Kinder, um für Meditation oder Gebet bereit. Und einer macht zwischendurch, dann fangen wir von vorne an und dann geht es den ganzen Tag nur noch Stille. Also das ist der Text. Okay. Ja? Also das ist kein erzwungenes Gebet. Ja gut, dann, dann nehme ich das so zur Kenntnis, dann ist es natürlich nicht so schlimm, ja. Geld gegen Feminismus. Warum kriegen wir keins? Ich meine, wir sind doch echt. Ja, wir engagieren uns gegen intersektionalen Feminismus, wo es nur geht. Und es ist immer noch nichts aus der Best-Man-Off-Stiftung oder so angekommen. Ich prangere das an. Ja, ich meine, da kannst du ja dann hier mal schauen. Hier geht es um nicht so ganz geringe Beträge. Das Geld fließt allerdings nicht unbedingt nach Deutschland, obwohl das natürlich immer ganz gerne mal behauptet wird. Aber hier wurden Sachen nachvollzogen im Rahmen einer EU-Studie, sondern eine Untersuchung vom European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights. The tip of the iceberg, religious extremists, founders against human rights for sexuality and reproductive health in Europe. Ja, Intelligence Brief nennen die das. Das ist ein 100-seitiges Dokument, wo auf verschiedene NGOs hingewiesen wird, verschiedene Regierungsprogramme hingewiesen wird und verschiedene Vereine hingewiesen wird. Das sind religionsnahe Vereine hauptsächlich, ja, und es geht, sagen wir es mal so, ich würde beim Querlesen sagen, es geht halt eher um Abtreibungen als um Transfeindlichkeit und Antifeminismus und sowas, aber es ist ja ein feministisches Thema, also gilt es als Antifeminismus. Ja, weil eigentlich hätte man ja gesagt, die Russen haben ja laut Besmanow irgendwie anders agiert, den Feminismus finanziert und nicht den Kampf dagegen. Ne? Ja, also die Zahlen über 10 Jahre. Ja, Moment mal, aber die CIA hatte doch dieses Miss-Magazin unterstützt, war das nicht so? Ja, genau. Aber wenn ich Besmanow wäre, würde ich beide Seiten bezahlen. Ganz einfach. Bis es kracht. Also wir reden über 81 Millionen US-Dollar aus den USA, 188 Millionen aus Russland und 437 Millionen aus der Europäischen Union. Ja, von diesen über einen Zeitraum von 10 Jahren wohlgemerkt. Wenn uns jemand zuhört. Wirklich, ey. Vielleicht darf man noch nichts gemacht haben oder so. Die schreiben uns nicht an, weil wir machen ja sowieso jede Woche. Ist denen egal. Ne? Dann brauchen sie auch nichts bezahlen, logisch. Ja, also das katholische Netzwerk Tradition, Familie, Privateigentum habe ich noch nie gehört. Der Christ natürlich, müsste der Christ Name. Leider aus Gewissensgründen auf seinen Anteil verzichten. Ja, die meisten sogar irgendwelche... Nee, das Privateigentum nehme ich. Sachen, ja. Also in dem Dokument selber, das habe ich jetzt leider nicht nochmal offen, das können wir uns nochmal angucken, aber es war wirklich mit seinen 100 Seiten zu umfangreich, dass ich... Vielleicht, wenn es Inhalt hat, zeige ich es nochmal. Aber der Link ist ja auch in dem Artikel drin, dass man es finden kann. Ich habe es auch schon archiviert. Aber es ist halt relativ seicht alles, ja, wie es dargestellt wird. Mhm. Thierry Bordeaux und solche Sachen. Gloria von Turn und Taxis. Mhm. Ja, über solche Leute reden wir, dass die halt irgendwie... Die hat Asche. Ich rufe die mal an. Die finanziert Kampf gegen Feminismus? Ja, kann ich sagen. Die ist ja schon... Die hat doch damals in der Talkshow gesagt, dass ich sag's jetzt nicht, gell? Schnack's nicht gern. Also hier der russische Oligarch Wladimir Jakunin wird natürlich mal wieder herausgestellt. Ja, der ist ja so ein Buhmann, der genannt wird. Von dem nehmen wir nicht. Fließen halt auch mal irgendwelche Gelder. In 10 Jahren kriegt der Feminismus aber auch tatsächlich, glaube ich, 10 mal so viel. Wir nehmen nichts von Russen, die machen nur so ein Ibiza-Video mit uns. Dann sehen wir scheiße aus, lass mal. Ja, ja, und in diesem Eisberg, also the tip of the iceberg, da wird natürlich gesagt, okay, wir haben hier zwar insgesamt 707,2 US-Dollar äquivalent über einen Zeitraum von 15 Jahren nachvollziehen können, über einen Zeitraum von 9 Jahren nachvollziehen können, aber das ist nur ein Teil. Wir gehen davon aus, dass es 3 oder 4 Mal mehr sein wird. Ja, und am stärksten finanziert wurden Anti-Gay Marriage Movements in Österreich, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Finnland, Italien, Slowakei und Rumänien. Also irgendwie Ungarn oder Polen? Gar nicht? Okay. Gut. Anti-Abortion. Frankreich, Italien, Polen, Slowakei, Spanien, Anti-Gender. Anti-Gender-Actors, die Definition habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Die haben eine umfangreiche Definition quasi geschrieben, wie die das, wie die überhaupt festgestellt haben, okay, wir reden hier über Anti-Feministen oder Anti-Gender-Aktivisten, die halt dieses Geld geben oder an die, nicht Aktivisten, sondern Akteure in diesem Form. Aber Anti-Gender-Funders, ja, in Frankreich, Italien, Germany, Spain und Polen. Also in Deutschland könnten uns Geld geben Anti-Gender-Funders, was auch immer das sind. Wie gesagt, die Definition habe ich nie verstanden. Und Anti-Gay-Marriage-Movements. Aber ehrlich gesagt, der Drops ist doch gelutscht in Deutschland. Warum zahlen die hier überhaupt noch Geld? Das und gibt es überhaupt in Deutschland? Ich meine, vielleicht schon, aber ich wüsste jetzt gar nicht, an wen man sich da wenden kann. Also, will ich auch gar nicht. Bin ich anti-gay? Quatsch. Nee, ich auch. Ach, so ein Blödsinn. Ich auch nicht. Könnten wir nicht so tun, ja, als wären wir anti-gay? Ja, ich meine, das ist schon viel Geld. Also, was aber mir noch auffällt an dieser ganzen... Was für Summen sonst fließen die ganze Zeit? Ja, da sind auch diese 707 Millionen US-Dollar äquivalent über 9 Jahre auch nicht sehr viel Geld. Ja, das sind dann schon wieder 70 mal, Millionen in einem Jahr. Ja. Also über ganz viele verschiedene Länder. Mhm. Auch was wenn man das mal viel nimmt, ist es immer noch nicht so viel. Ja. Was man aber 200.000 Euro können auch schon viel anrichten, ne? So ist ja nicht. Also es gibt da auf jeden Fall diese Geschichte, diese Verstrickungen, die sie da machen. Das war auch damals so im Bundestag, als ich da mal bei den Grünen war, dass sie hier allen Ernstes irgendwie meinen, dass Feminismus irgendwas mit diesen Schwulen und Lesben irgendwie zu tun hat und irgendwelchen Vorteilen, die da irgendwie bekommen haben oder so. Und dass irgendwie die Opposition gegen diesen Krempel, den sie sich irgendwie überlegen, gleichzusetzen wäre mit irgendwelcher Opposition gegen Homosexualität irgendwo. Da hatten sie damals dann auch irgendwie ihr Video da über Russland und so, irgendwelche Leute, die zusammengeschlagen werden. Und das haben sie dann direkt verbunden mit Kritik an ihrem Gender-Krempel und so. Und das ist bei denen halt gang und gäbe, es wird alles immer schön miteinander verknüpft und dann wird irgendwie gesagt, so ja, wir sind ja die, die hier diese ganzen Sachen vorangebracht haben und die Akzeptanz geschaffen haben. Scheiße, was ist? Also ich kann mich noch genau erinnern, das war auch so einer der Punkte, oder das war der erste Punkt, wo ich das halt gemerkt habe, wie verrückt dieser ganze Feministenstadel da irgendwie ist, weil ich mal so eine getroffen hatte, die da in diesem Bereich irgendwie total drin ist und ich hatte halt der erzählt, dass ich gerade das Buch gelesen hatte von diesem Dan Savage, der in Amerika mal diese It Gets Better Campaign gefahren hat und der halt eben auch dafür bekannt war und in diesem Buch halt eben auch geschildert hat, dass er halt damals die Leute halt zu sich nach Hause eingeladen hat, halt irgendwelche Evangelikalen, irgendwelche Leute und so. Und dass sie sich halt mit ihm an seinen Tisch irgendwie setzen, gemeinsam was essen und so, irgendwie mal reden über den Krempel. Und halt eben auch mit seinem Lebensgefährten und die hatten auch einen Adoptivsohn. Und das ist halt eine Sache gewesen, die da richtig was gerissen hat irgendwie, dass man halt eben den Leuten irgendwie zeigt, so wir sind keine Verrückten irgendwie, wir sind nicht, wir tanzen nicht den ganzen Tag nackt durch die Wohnung oder keine Ahnung wie was irgendwie, wir sind halt normale Leute irgendwie. Und das ist was die Sache vorangebracht hat. Und dann sagt die zu mir so, ach, dieser transphobe, rassistische Typ irgendwie, den Savage. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass sie irgendwie meinen, dass der irgendwie schlimm wäre oder so. Dann habe ich das recherchiert. Und bin da auf den übelsten Bullshit gestoßen, da irgendwie, was sie da irgendwie über den behauptet haben. Nämlich, da hat er in seiner Kolumne irgendwie mal einem geraten, da denke ich um so einen Transsexuellen und die Frage war halt eben, das war quasi angeschrieben von der Mutter. Und er hat eben gesagt, dass ihr Mann wolle sich umoperieren lassen und sie hat ihn gebeten, noch zu warten, bis der Junge, der Sohn von denen mit der Schule fertig ist, dass er nicht gehänselt wird oder so. Und dass der das dann quasi aber da keine Rücksicht drauf nimmt. Und der hat den Savage halt eben geschrieben, dass er da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen sollte. Und auf den Jungen, denn auch wenn man das sich wünschen würde, dass die Leute da nicht den Hänseln oder so, in so einer Welt leben wir einfach noch nicht und deswegen soll er darauf Rücksicht nehmen. Und das war natürlich total transphob. Und das andere Ding war diese Prop 9 oder was das da damals irgendwie war, Da gab es von der Mormonenkirche in Kalifornien so eine Volksabstimmung, die die initialisiert haben. Und halt gegen die Ehegleichstellung, die vorher schon von dem Gericht irgendwie angeordnet wurde. Und die wurde dann erstmal wieder gekippt. Und das war parallel mit einer Präsidentenwahl, wo Obama, ich glaube, das erste Mal gewählt wurde. Und da ist das halt eben durchgekommen, diese Prop 9 oder Prop 8 oder was es damals war, ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall lag das halt daran, dass die Latinos und die Schwarzen halt in Kalifornien mehrheitlich dafür gestimmt haben, dass diese Ehegleichstellung wieder aufgehoben wird. Und das hat der Dan Savage einfach benannt. Und der Grund, warum die das halt machen, ist, weil die halt nicht so links sind, wie die Leute das immer glauben. So, ne? Die Latinos sind halt total katholisch. Und die Schwarzen gehen auch prozentual mehr in die Kirche als, die sind eher protestantisch, aber die gehen auf jeden Fall auch prozentual viel mehr in die Kirche da in Kalifornien als irgendwelche Weißen das machen. Und ja, deswegen haben die da halt ein Problem damit. Und das hat der Dan Savage einfach nur benannt und das war natürlich auch Rassismus. Ne? Das ist natürlich dann auch ganz klar Rassismus, weil wenn man irgendwie sagt, dass vielleicht Leute, die weiß sind, dann vielleicht Ideen haben, die man besser findet und Leute, die nicht weiß sind, dann vielleicht Ideen haben, die man schlechter findet und zwar aus irgendwelchen Gründen, die absolut nichts mit Rasse zu tun haben, sondern mit irgendwelchen kulturellen Dingen, die auch weiße Leute haben können aus denselben Gründen oder was weiß ich nicht was. Ne? Und das war dann halt eben der Grund, warum man dann irgendwie sagt, so ja, das ist alles hier Rassismus und so weiter und so fort und deswegen ist er ein schlechter Typ und so. Und dieselben Leute schreiben sich das dann auf die Fahne irgendwie, die Errungenschaften, die Erfolge, die andere Leute gemacht haben eigentlich, die sie dann aufs Blut hassen, weil die dann irgendwie nicht stimmen, weil sie irgendwelche Dogmen von denen dann halt nicht mittragen und so. Also das finde ich, das war damals so der erste Punkt irgendwie, wo es bei mir Risse gegeben hat, diese Geschichte. Und da möchte ich auch auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen. Aus meiner Sicht sind diese Leute die absolut falschen Freunde von den Homosexuellen, den Transsexuellen und was weiß ich nicht was. Die absolut falschen Freunde, weil dieses ganze Gedöns da mit immer 100% auf Linie sein und das alles, das sorgt auf jeden Fall nicht dafür, dass die Leute da ihr Leben selbstbestimmt führen können. Ganz und gar nicht. Hat immer was für ein Spaßverderber, sowas, ja. Man will auf die Regeln hinweisen und so. Ja. Und wo sich ja hier gerade über mich lustig gemacht wurde, dass ich das irgendwelche Sachen so doof finden muss, weil die ja von der Kirche sind. Das hier ist katholischer Journalismus, die Tagespost aus der Schweiz, glaube ich. Und das habe ich gefunden beim Arne Hoffmann. Kleiner Shoutout an dieser Stelle nochmal wieder Genderama. Der hatte das hier verlinkt. Und das ist natürlich so eins von den Sachen, wo ich schon häufiger hier mal ausgetickt bin, mit diesem Begriff Femizid. Und diese Tagespost, die zitiert hier eine, ich glaube, französische Philosophin. Und die sagt im Endeffekt, die trifft auf jeden Fall ins Schwarze mit diesem Ding, dass halt dieser Begriff Femizid, dass das ein Kampfbegriff ist, dass das eben suggeriert oder erreichen soll, dass wir diese eine Leseart halt eben haben von diesen Feministen, dass quasi, wenn jetzt eine Frau umgebracht wird und ein Mann ist ein Täter, dass das nicht so ist, dass jetzt jemand seine Partnerin umbringt, also im Endeffekt jemand, ein Individuum bringt ein anderes Individuum um, wegen irgendwelchen Dingen, die es da irgendwie gab, hier partnerschaftlicher Natur, keine Ahnung wie was, sondern dieser Begriff Femizid soll halt eben suggerieren, dass es gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, dass diese Männertat sich da halt einreiht in das Frauenopfer und dass halt ja die gesamte Gesellschaft irgendwelche Strömungen da in der Gesellschaft da irgendwie aufrechterhalten werden sollen und so. Das ist halt eine Verschwörung. Das ist alles irgendwie, alles hängt mit allem zusammen und man will da irgendwie die Frau an sich in der Gesellschaft halt klein halten, dadurch, dass irgendwelche Leute ihre Partnerin halt umbringen. Ne? Und Ja, und das steht hier im Endeffekt drin und das ist absolut offensichtlich genau der Fall. Ne? Also, und das wird hier endlich auch mal benannt. Und ja, und was sie hier halt auch schreiben, ist, dass diese ganze mediale Leute alle im Herdentrieb dahin dackeln und diesen Begriff einfach aufnehmen. Und das war ja auch im Bundestag auch schon so, wo da die Expertin, Feministin von der FDP da ja auch saß und sich bei der Linkspartei lieb bedankt hat dafür, dass sie die Sache angeschlagen haben mit dem Femizid, dass sie da mal drüber reden wollen. Und dann hatten sie die von der CDU, die sich auch lieb bedankt hat bei der Linkspartei, dass man über das wichtige Thema mal redet. Und das ist dann wieder der Grund, warum ich dann sage, dass diese ganzen Geschichten, dieses Framing immer von Frau als Opfer und so, das ist der Einstieg in den Linksextremismus, wo man dann bei der immer sagt, irgendwie dieses ganze Zweifeln da dran wäre ein Einstieg in den Rechtsextremismus. Und das sagt man deswegen, weil die Leute halt eben wissen, dass dieses ganze Täter-Opfer da produzieren und dann irgendwie zu sagen, wir müssen jetzt die ganze Gesellschaft verändern, wir müssen alles umwälzen, wir müssen alles wegkriegen, damit die Leute nicht leiden, die Leute leiden, also gibt uns Macht. Das führt in den Linksextremismus, dass es den Leuten halt irgendwelche Sachen aufbinden, dass sie da den Linksextremismus weitertreiben, Sachen machen, die da irgendwie richtig finden. Und das hat eine enorme Anschlusskraft an die ganzen Leute, weil wenn sie sich hinstellen und sagen, Frauen in Gefahr, dann laufen die alle los. Ne? Der Reflex von den Leuten ist dann auf jeden Fall erstmal zu sagen so, oh, was, echt? Wir müssen unbedingt was machen. Ne? Das kann ja nicht sein, dass jetzt hier irgendwie die Frauen leiden, weil die sind ja immer am meisten betroffen und so weiter und so fort. Ne? Und dann sagen sie denen halt so, ja, das ist gesamtgesellschaftlich, ne? Hier, sämtliche Sachen müssen sich ändern. Wir brauchen unbedingt Propaganda auf allen Kanälen. Wir brauchen eine neue Männlichkeit. Wir müssen den Kapitalismus überwinden. Das geht jetzt immer weiter. Das erklären sie ja auch, dass sie alles überwinden wollen. Mittlerweile eben auch aus der Regierungsbank dann von der SPD oder so. Weil das führt ja alles dazu, dass Frauen sterben und Frauen leiden. Und deswegen muss man das ja alles ändern halt. Ne? Alles muss man ändern. Genau. Ja, nur ob das dann wirklich besser ist hinterher, ne? Das ist doch die Frage. Und das können sie einem auch nicht wirklich erklären oder irgendwie plausibel machen, dass das so sein soll. Wenn Vogue zur Staatsräson wird. Ein Artikel von Josef Joffe, dem Herausgeber der Wochenzeitschrift Die Zeit, in der NZZ. Weiß nicht, warum das nicht in seiner Zeitung erscheint, aber vielleicht ist das nicht das, was die Kunden der Zeit lesen wollen. Das ist ein ziemlich guter Artikel. Mal schauen, woraus ich... Schon eine ganz interessante Logik deiner Einleitung, finde ich. Ne? Dass es eben heute anders rumläuft. Die neue Revolution. Überall und immer da wollen revolutionäre Bewegungen die Köpfe der Menschen besetzen. Das ist folgerichtig. Wer Kultur und Sprache beherrscht, lenkt das Denken und schließlich das Tun, was George Orwell in 1984 ausgiebig beschrieben hat und auch heute eifrig zitiert wird. Keine Kulturrevolution ohne Wohlfahrtsausschuss oder Wahrheitsministerium. Der Unterschied? Die Woken stürmen weder die Bastille noch den Winterpalast in St. Petersburg. Der westliche Staat steht festgemauert in der Erde. Der alte Adam muss sich nicht im Waffenkeller verbarrikadieren. Trotzdem ist die revolutionäre Woke-Bewegung keine Farce. Der Unterschied zwischen gestern und heute ist der zwischen Reiter und Ross, oben und unten. Früher, seit den Jakobinern, ergriff der revolutionäre Staat die Zügel, die tumbe Masse musste den Wagen in die richtige Richtung ziehen. Korrektes Reden, Schreiben und Meinen wurde von oben verfügt. Die Staatsmacht lenkte Herz und Hirn. Zwei Musterbeispiele. Kaum hatten die Bolschewisten gesiegt, richteten sie 1920 Abteilungen für Agitation und Propaganda ein. Schon im Herbst 1933 gründete Josef Goebbels das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, um Presse, Film und Rundfunk für das Dritte Reich einzuspannen. Heute läuft es genau umgekehrt, von unten nach oben. Das ist das Neue. Heute ist nicht der Staat per se das Movens, auch wenn er natürlich die Political Correctness mitmacht. Stattdessen liefert eine kulturhochheitliche Klasse ohne Amt und Armee die Vorgaben, die Gedanken und Handeln formieren sollen. Ihre Stützpunkte sind Medien und Verlage, Schulen, Stiftungen und Universitäten bis hin in die Vorstandsetagen. Die Rollen sind perfekt vertauscht. Das ist der jüngste Akt im uralten Drama der Macht. Wow. Wow, Josef Joffe. Wirklich sprachgewaltig und auf den Stecknadelkopf. Punkt. Genau, und dann bringt er Beispiele, wie halt zum Beispiel Black Lives Matter oder dass Kamala Harris halt bei ihrer Rede vor der Abschlussfeier der Marineakademie gesagt hat, hat halt nicht über Patriotismus und militärische Tugend gesprochen, sondern hat über Klimawandel, Sonnen- und Windenergie und sowas gesprochen. Das, wie Joffe das nennt, Vorgaben, die nicht der Staat erfunden hat. No. Also und dann BLM, die totale Korrektheit, wir dürfen nicht mehr indische Variante sagen, wir müssen Delta-Variante sagen. Die alte DDR hat's vorgemacht und das Zuckergussgebäck Amerikaner in ein Ammonplätzchen verwandelt, um den Klassenfeind aus dem Mund zu verbannen. Alles nur Sprachspiele, wie es ein Guru der Postmoderne, Jean-François Lyotard genannt und von Ludwig Wittgenstein abgekupfert hat. Spiele sind eingebaut in das menschliche Wesen und die Sprache ist sein größter Schatz. Die ernste Frage aber ist, ob das korrekte Wort harte Nüsse wie Diskriminierung und Armut knackt. Ghetto-Kinder werden nicht besser in Mathematik, wenn die Schulbehörde des US-Gliedstaats Oregon eine 80-Seiten-Anleitung verteilt, die den Rassismus im Mathematikunterricht beseitigen soll, also die weiße Oberherrschaft über Zahlen und Zeichen. Diese begünstigte kapitalistische und imperialistische Denkweisen. So lernen die Kids jedenfalls nicht, dass Algebra, Logarithmus und Dezimalsystem aus dem Arabischen kommen. Noch einmal. Wir marschieren nicht geradewegs in den Totalitarismus 2.0, nicht einmal in den Neo-Autoritarismus à la Putin, Erdogan oder Orban. Covid-19 hin oder her, der westliche Verfassungsstaat torkelt nicht dem Untergang entgegen. Auf die Gefahr hin, den überzitierten George Orwell abermals zu bemühen, bleibt jedoch seine Warnung. Kapierst du denn nicht? Wird Winston in 1984 von einem Beamten des Wahrheitsministeriums gefragt. Dass es der ganze Sinn von Neusprech ist, das Spektrum des Denkens einzuengen? Schlussendlich werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich machen. Es gehe um die Realitätskontrolle, um die Macht durch Bestimmungen der Begriffe. Daraus folgt, Liberale, ob halb links oder halb rechts, müssen ebenfalls woke sein, aber im Sinne von wachsam und widerständig. Im umzäunten Taburaum der Sprache verkommt nicht nur die Rede- und Meinungsfreiheit, sondern auch die soziale Gerechtigkeit. Die wird seit Jahrhunderten im nimmerendenden Disput errungen. Wie sonst hätten denn Frauen das Wahlrecht, Amerikas Schwarze die Gleichstellung ohne Pamphlete, Proteste und Demonstrationen errungen? Sie haben Freiheit und Gleichheit gegen die verordneten angeblichen Wahrheiten erkämpft. Ich verneige mich. Wirklich wunderbarer Artikel und sollte in jeder Schulklasse gelesen werden, meiner Meinung nach. Ja, es gab ja schon mal jemand, der gesagt hat, das ist Herrschaftssprache, ne? So. Ja, aber der Joffe ist jetzt nicht der Kleinste irgendwie. Mhm. Und ich habe jetzt auch gar nichts von einem Shitstorm gehört. Das wundert mich ein bisschen. Tja. Aber großartiger Artikel. Großartiger Artikel auf jeden Fall. Ja, Shitstorms macht man vielleicht auch lieber, wo das nicht so gefährlich ist, dass man irgendwie zu viel zurückkriegt oder so. Hm. Geheime AfD-Chats, okay. Da haben sie sich dann wieder reingehört. Mogelt hier vom ZDF. Oder ja, was? Das ist ein Artikel, den habe ich gelesen. Der kommt aber vom Abel. Das ist schon recht ernüchternd, was das ZDF da so gelesen hat. Du kannst ja mal ein bisschen scrollen, da kommen immer so große Zitate. Also dieses Land wird Islamrepublik, auch wenn viele dies nicht wahrhaben wollen. 80% Schlafschafe in der bunten Republik, aber bei den 20% wächst der Widerstand. Deutschland, wach auf und mach diesem Irrsinn ein Ende. Also die ersten zwei halte ich für Meinungsäußerungen. Deutschland, wach auf, ist halt schon nah dran an Deutschland, erwache. Das stößt mir auch sauer auf, stehe ich nicht so drauf. Ja, aber Also okay, das hätte ich erwartet aus einem AfD-Chat. Und solange die da halt nicht unter jeden Dings schreiben, irgendwie Heil Hugo, dann ist das auch ja gedeckt, auch wenn ich es unappetitlich finde. Das Land wird Islamrepublik, muslimische No-Go-Areas, Kopftuchgeschwader mit Kinderwagen, Invasoren in Europa, Dreck, Müll, keine Weißen, keine Deutsche. Ja, die reden dann eben ohne Filter, das verstehe ich. Ja, aber, ist das halt, ich finde nicht gut, und ich verstehe auch nicht, wenn man auf so eine Idee kommt, wie das ZDF so eine Gesinnungsprüfung oder Gesinnungsschnüffel leider vorzunehmen. Natürlich sprechen die intern ein bisschen lockerer. Ja, das wundert mich auch überhaupt nicht, genau. Selbst dann, wenn unumwunden systemfeindliche Positionen verbreitet werden. Nun, das ist auch immer noch gedeckt von der Meinungsfreiheit. Ich meine, wir haben doch in der Riga erst gesehen, dass das völlig okay sein kann, systemfeindliche Positionen zu vertreten. Apropos systemfeindliche Positionen, da fällt mir gerade ein, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Ich hatte mir tatsächlich mal Markus Lanz angeguckt. Oh yeah. Weil die Anna, wie heißt die, Schneider? Da war. Oh, von... Anna Schneider. Wen meinst du denn da? Was ist ja, die denn? Ja, das ist doch hier von der NZZ ehemals jetzt bei der Welt. Ja, jo. Und die mit dem unvergleichlichen Wiener Schmäh. Genau, die ist das. Und mit der Mähne. Und ja, auf jeden Fall hat da doch tatsächlich der Lanz die Katja Kipping auf dieses Ding angesprochen, hier von der Strategiekonferenz, auf diesen Typen, der da irgendwie meinte, ja, Staatsknete abgreifen und der Bewegung zuspielen und so. Also damit hat er sie konfrontiert und das fand ich auf jeden Fall gut. Also es ist auch nicht groß rumgegangen oder so, weil da wundere ich mich ja schon lange, ne? Das, also ich würde der da sehr bei jeder passenden Gelegenheit diesen Leuten das aufs Brot schmieren. Und sie hat da auch wieder so ein bisschen alles irgendwie haben wollen. Ne? Also zum einen natürlich sich davon distanzieren und zum anderen aber schon dazu sagen, ja, ist aber auch wieder richtig. Ne? Sie meinte dann so, ja, meine parlamentarische Arbeit, ich bin ja seit so und so vielen Jahren im Bundestag, die ist so nicht. Und dann aber so, ja, und aber Bewegung, natürlich Bewegung ist ja ganz wichtig. Und das finden wir natürlich als Linke, dass die Bewegung hier nicht auf der Strecke bleiben darf und so weiter und so fort. Ne? Und damit mit anderen Worten, sie findet es ganz gut. Ja, kann man so sehen. Ne? Also auf jeden Fall für die Leute, die das richtig fanden, die sind dann da wieder voll mit dabei. Ne? Und die Leute, die es halt eben übertrieben fanden, können sich jetzt so denken, ja, sie hat ja gesagt, so, ich mache das nicht so. Ne? Und damit ist dann alles die Welt wieder im Lot. Ne? Ja, alle nach dem Mund geredet, ne? Im Prinzip. Aber halt, gerade auch wenn man gegenüberstellt, wenn hier jemand sagt, ich werde einen Antrag stellen für die Todesstrafe und dabei Merkel meint, wo ist der Unterschied zu, wir erschießen das 1% der reichen Bevölkerung? Also, ja, also Extremists are gonna extremist, würde ich jetzt mal sagen. Also, und dass die AfD Extremisten hat, wissen wir ja nicht erst seit Uwe Junge jetzt sich auch über die Regenbogenarmbinde geäußert hat. Oder wie der heißt? Heißt der Uwe? Ich glaube Uwe, ja. Also ja, und oh Wunder, wenn du weiter runter scrollst, geht es dann um Meuten. Es gibt also tatsächlich im rechten Flügel der Partei Leute, die den Meuten loswerden wollen, weil er ihnen zu moderat ist. Ja, wir haben gerade letzte Woche darüber gesprochen, dass es Extremisten in der Linkspartei gibt, die Sarah Wagenknecht ausschließen wollen. Also, und dann sagt der Meuten, ja, das sind die 500 Stimmen, die solche Dinge raushauen. Und das glaube ich sogar. Das ist gar, also, und ich denke mal, wenn der Junge jetzt auch rausfliegt, die AfD sich immer weiter von solchen Leuten, sag ich mal, verabschiedet, umso wählbarer wird die, glaube ich, für größere Gruppen. Ob das so eine gute Idee ist wieder, weiß man nicht. Es ist vielleicht einfach auch keine gute Idee, dass wenn es eine private Gruppe ist, sich dann so gehen zu lassen. Also, es ist immer noch halb öffentlich oder so. Ne, sieht man ja, nicht. Aber ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass solche Extremisten die hellsten sind, so, weißt du. Das auch, ja klar, wer dauernd irgendwie von NWO Diktatur schwadroniert oder so, dem fällt dann auch nichts Besseres ein, vor allen Dingen, genau. Ja. Das ist fast so schlimm wie vom Patriarchat, die ganze Zeit zu faseln. Ja, in der Tat. Wie kriegen wir den Spahn los und lauter solche Dinge? Ne? Oder den, das wollen sie auch die ganze Zeit ganz offen da. Also bei ganz Twitter ist voll von irgendwelche Politiker sollen zurücktreten. Ja. Naja, und guck mal, was sie mit dem Seehofer damals veranstaltet haben, die Linken. Als er gesagt hat, er würde gerne kontrollieren, was mit der Einwanderung ist. Hm. Ja, und das hier ist Bell Tower News von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ihr werdet nie erraten, was sie sich diese Woche ausgesucht haben für einen Bösen von ihrer Erzählung. Nämlich ausgerechnet den Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Ja, der war ja früher bei Zapp das Medienmagazin auch mal eine Zeit lang. Und ist, ich weiß gar nicht mehr, wo er davor war. Ich glaube, beim NDR oder so. Und das ist ja noch ein halbwegs junger Mann, der auf jeden Fall wohl fließend Arabisch spricht. Und damit ist er ja auch mal losgezogen in irgendwelche Moscheen und hat da ja in seinem Moscheereport dann auch da negative Aspekte, Leute, die halt dachten, dass er das nicht versteht oder so, was da irgendwie gepredigt wird, dann halt eben auch in sein Buch reingeschrieben. Und dann aus meiner Sicht halt eben ist es eigentlich eine gute Sache, eine absolut gute Sache, weil wenn man jetzt irgendwie weiß, dass immerhin die Tagesschau noch jemanden anstellt, ne, der sich mit diesen Dingen halt beschäftigt und dann auch wirklich das weiß, was da halt eben die Leute auch gesagt haben und nicht irgendwelche Scheiße, nicht aus irgendwelchen Gefühlen oder so, ich habe hier ein ungutes Gefühl oder irgendwelche Dinge, sondern zack, zack, zack, ne, das haben sie mir irgendwie erzählt, das war da in Wirklichkeit und so weiter und so fort, ne. Das ist doch mal eine Geschichte, wo man in der Gesellschaft sich dann so denkt, so, okay, ne, ich hab jetzt ein gutes Gefühl, das wird jetzt nicht irgendwie hier, also da läuft jetzt nicht im Verborgenen irgendwelche Sachen ab oder so, weil, ne, es gibt Aufklärung, die Leute kümmern sich darum, wenn irgendwelche Leute über die Stränge schlagen, dann wird das thematisiert, ne? Das wird nicht einfach nur fein geredet oder so und den Leuten gesagt, sie wären Nazis oder so ein Zeug. Aber jetzt kommt natürlich ihr Weltdauer an und sorgt dafür, dass wieder schön Öl ins Feuer gegossen wird und wir hier Misstrauen haben und das ist alles rassistisch und so weiter und so fort. Weil nämlich der Herr Schreiber hat jetzt nämlich einen Roman geschrieben. Und ich lese mal hier vor das Ding von Bildhauer. Errungenschaften wie Diversität, Feminismus und ökologisches Bewusstsein werden in Konstantin Schreibers neuem Roman Die Kandidatin, so heißt der Roman, zum neuen Faschismus. Der Konstantin. Im Roman schwingen Rassismus und eine drohende Islamisierung Deutschlands mit. Der Tagesschau-Sprecher ist weiterhin gefragter, in Anführungsstrichen, Islam-Experte. Und jetzt haben sie hier noch ein Bild von ihm, wie er in der Tagesschau sagt, Pegida als extremistisch eingestuft. Ja, wie die das halt so machen, diese schlechten, rechten Menschen. Menschen ab 70 haben kein Wahlrecht mehr, dafür alle ab 16 mit Aufenthaltserlaubnis und Unternehmen muss mindestens jeder vierte praktizierender Moslem sein. So stellt sich Konstantin Schreiber, Sprecher der 20 Uhr Tagesschau, in seinem neuen Roman Die Kandidatin Deutschland in der Zukunft vor. Niemand sagt das ja, ne? Kein Mensch sagt irgendwie mit 16 und so weiter und eigentlich alle Leute, die doch hier sind, die haben doch alle, müssen doch alle mitentscheiden und so. Nö. Kein bisschen. Habe ich noch nie gehört. Gibt es auf jeden Fall keine Strömung in der Politik, die sowas irgendwie fordern. Quoten im öffentlichen Bereich für Muslime habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, die Forderung von keinem. Also, Im Buch werden Diversität, Postkolonialismus, Identitätspolitik und ökologisches Bewusstsein zu einer neuen Art Faschismus. Nicht nur in dem Buch, Leute. Nicht nur in dem Buch. Also, ich sage da nur, dieses Ding, was wir letzte Woche hatten von diesem medical.gov mit Weisheit ist irgendwie eine Krankheit und so. Also, wenn das kein neuer Faschismus ist, dann weiß ich auch nicht. Der Roman hat große Parallelen zum Bestseller Die Unterwerfung des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq. Dem es um die Islamisierung Frankreichs geht. Nee, ich glaube irgendwie 3-4 Jahre oder so, ne? Mhm. Als deutscher Fernsehjournalist kann man kaum mehr erreichen. Als Sprecher und damit Gesicht der 20 Uhr Nachrichten der Tagesschau zu sein. Seit Anfang 2021 gehört also Konstantin Schreiber zu diesem erlesenen Kreis, ein prominentes Gesicht also. Bum, bum, bum. Zwielichtig. Sein neuester Roman Die Kandidatin sorgt nun zu Recht für Aufregung und Empörung, sagt Welthauer. Das ist Schreibers drittes Buch, schon mit seinen vorherigen Werken, den Sachbüchern Inside Islam, was in Deutschland Moscheen gepredigt wird und Kinder des Korans, schaffte es Schreiber auf die Spiegel-Bestsellerliste. Doch auch diese Bücher waren zumindest schon tendenziös. Tendenziös, wenn er hingeht und berichtet, was in deutschen Moscheen gepredigt wird und das eins zu eins Tendenz. wiedergibt und vielleicht ein bisschen Total. einordnet, dann ist das tendenziös? Absolut tendenziös. Ja, vielleicht ist der Artikel hier auch ein bisschen tendenziös. Nee. Vielleicht ist die Plattform, vielleicht ist der Finanzier ein bisschen tendenziös. Der Steuerzahler, oder wie? Aber das kann man jetzt schon als Gefährt bezeichnen, oder? Na. Heute Warten wir auf mal der ab, vielleicht kommt ja noch Universität. ein Twist, wo sie dann hinterher sagen, haha, das war Satire und natürlich hat jeder das Recht, ein Buch zu schreiben, wie er will. Satire, Wir sind ja ja. ein freies Land hier. Also, warte, vielleicht kommt Satire, das noch. ja. Das kommt nicht, ne. Ach Glaube Mann, ich nimm mir auf doch jeden nicht Fall. irgendwie. Nee. Sabah Hussein ist in Schreibers Zukunftsroman die Hauptfigur. Sie ist Migrantin, Muslima und Feministin. Als Spitzenkandidatin ihrer Partei hat sie beste Aussichten auf das Kanzleramt. Ihre Partei heißt in Schreibers Roman Ökologische Partei. Was natürlich inspiriert ist, sagen wir, von der Realität der Gegenwart. So Schreiber bei einer Oh digitalen Buchpremiere gemeinsam mit der umstrittenen linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Dum, dum, Mann. dum. Zwielichtig, zwielichtig, umstritten, Umstritten. zwielichtig. Es geht Schreiber darum aufzuzeigen, dass eine in Anführungsstrichen unpolitische Mitte komplett verschwunden sei. Wie kommt der nur darauf? Wie kommt der nur darauf? Dass jeder vor die Frage gestellt ist, wo er steht, links oder rechts? Tja. Es gehe um die Frage der Identitätspolitik und den Umgang mit Religionen. Der Roman beginnt mit einem abgewandelten Goebbels-Zitat. Wollt ihr absolute Diversität? Schreibt ein Okay. junger Oh, Mann mit oh, Vielfaltsmerkmal ins Megafon. Ja, skandiert die Menge und jubelt. Ja, klar, es ist ein Roman, es ist Fiktion. Oh, Es nicht, ne? thematisiert Dinge, also nimmt sich Dinge zum Vorbild, die es tatsächlich gibt. Zumal ja auch viele Leute sich schon gesagt haben, okay, diese Frau Hussein, die klingt irgendwie so ein bisschen nach Frau Tschebli, was wir auch gleich noch sehen Ich hatte werden. eigentlich gehofft, dass sie eine, sagen wir mal, umfangreiche, they eine umfangreichen Iraner, oh, ich krieg's nicht in den Hänger mehr. Nee, das nicht, nee. Der Roman steuert auf ein ungutes Ende zu, das wird schon zu Beginn deutlich. Gleich auf den ersten Seiten ist zu lesen, dass Rechtsextreme, der in Anführungsstrichen Heimatkämpfer, gegen in Anführungsstrichen die Antifa kämpfen, die sich wiederum verbündet hat mit der muslimischen Scharia-Brigade. Oh. Kurz vor Verkündung der Wahlergebnisse dringen die Heimatkämpfer in das Redaktionshaus Fote ein linkes Presseorgan, also Fote ist natürlich die Taz in diesem Fall, und schlagen da Journalisten zusammen. Die Antifa-Kämpfer sind die muslimische und die muslimische Scharia-Brigade kündigen an, zur Unterstützung zu kommen und die Heimatkämpfer zu vertreiben. Nach diesem Auftakt erzählt Schreiber in seiner Dystopie, wie es so weit kommen konnte. Der Roman begleitet die 44-jährige Sabah Hussein durch den Wahlkampf, schildert ihre Herkunft aus einem Flüchtlingslager, ihre Vorliebe für Luxus, ne, das ist hier Rolex-Uhr von Frau Tschebli, die Verstrickung in die libanesische Mafia, ihren Machthunger, das alles immer gepaart mit einer Prise Sexismus. Sabah Hussein findet sich beispielsweise attraktiver als ihre Freundin und natürlich sind ihre Brüder in Clankriminalität verstrickt, aber das kann sie geschickt vertuschen. Aber was ist dann da dran Sexismus, wenn Saba sich mit den Freundinnen vergleicht? Also ich kenne das von Frauen durchaus. Findest du, dass die gut aussieht? Kein Stück. Okay. Nee, Uma Thurman habe ich noch nie gemocht. Hässliches Ding. Ja, ihren Hijab hat Hussein zwar abgelegt, aber sie bleibt ein Kind des Korans. Diskret trifft sie sich mit dem Imam Muhammad Abda al-Malik, einer Moschee in Neukölln. Sie lässt sich von ihm beraten, ein Gespräch mit ihm sich den entehrten Blicken von Jungen und Männern im Schwimmunterricht auszuliefern zu müssen, bringt sie dazu, Politikerin zu werden. Immer wieder schwingt das Schreckgespenst der heraufbeschworenen, in Anführungsstrichen, Islamisierungsdeutschlands mit. Saddam Hussein möchte, dass mindestens 10.000 Flüchtlinge im Monat nach Deutschland bringen. Muslimische Einwanderung erhöht ihre Wahlchancen. Bei der kommenden Wahl dürfen alle Menschen ab 16 Jahren wählen, auch die mit Offenheitsstatus. Alle Menschen, so Schreibers Schreckensszenario, ab 70 Jahren sind von der Wahl ausgeschlossen. Durch weitreichende Quotenregelungen werden in Anführungsstrichen diskriminierte Identitäten in Deutschland im Berufsleben begünstigt. Sie müssen 15% aller Angestellten homosexuell sein. Im Management dürfen nicht mehr als 25% Männer sein, die nicht als nicht weiße Hautpigmentierung aufweisen. Und in allen Unternehmen muss mindestens jeder vierte Mitarbeitende praktizierender Muslim sein. Eine Bundespolizistin hat schließlich genug. Bei einem Attentat verletzt die in Anführungsstrichen blonde ostdeutsche Frau Saddam Hussein schwer. Sie wolle verhindern, dass Deutschland von einer Islamistin regiert wird, sagt sie vor Gericht. Die Richterin in Schreibers Roman ist natürlich eine Legende der antirassistischen Bewegung, die selbst einen Hijab trägt. Haben wir auch noch nie gehört, ne? Leute, die sagen, dass ja auch Richter und so mit einem Hijab ja auch machen sollen und so. Und an der Schule und überall, weil Neutralität vom Staat oder so, ist ja, braucht man ja nicht. Aber das ist Überzeichnung bis ins Lächerliche, meint hier die Amadeo-Antonio-Stiftung. Der ganze Roman wimmelt nur so von absurd überzeichneten Stereotypen. Errungenschaften unserer modernen Welt wie Diversität, Feminismus und sexuelle Selbstbestimmung werden extrem verzerrt dargestellt. Und das sind die gleichen Leute, die sagen, die ganzen dummen Kartoffeln in den Hängermissbüchern sind saugut beobachtet und kennt jeder aus der Realität und irre, wie gut die schreiben kann und so. Naja. Ja, brauchen sie eigentlich nur ihre eigenen Artikel mal durchgehen, wenn sie wissen wollen, was gemeint ist. Ja, gut. Ja, versteht das Verständnis. Ja. Oh Mann. Dieser Roman muss im Zusammenhang mit Schreibers anderen Büchern verstanden und wohl als Weiterführung seines Islamsverständnisses gedeutet werden. Schule Inside Islam und Kinder des Korans, für Schreiber Angst. Diffamiert Muslim, Doppelpunkt innen. Als Ganzes. Ja, indem er einzelne Leute sagt, was die halt eben sagen, was andere Leute sagen, als Ganzes. Der nächste Satz ist ja wohl die Frechheit vor dem Herrn. In der Tat gibt es problematische Züge des zeitgenössischen Islams und mancher MuslimInnen und diese muss man benennen und darauf aufmerksam machen. Und dann wird man von Beltauer an Pranger gestellt. Ganz einfach. Super. Allerdings in anderer Weise als es Schreiber tut, der von vielen Medien als Islamexperte anerkannt wird. Ganz anderer Weise. Nämlich welche Weise? Welche Weise wäre denn das? Seine ersten beiden Bücher sind mindestens tendenziös, teilweise wissenschaftlich schlicht falsch. Verlinkung auf. Er hat behauptet, es gibt nur zwei Geschlechter. Wissenschaftlich falsch. Disorient ist ja verlinkt. Okay. In seinen Büchern zum Islam gibt Schreiber vor, er würde Einblick in eine mysteriöse Welt liefern. Er betritt Welten, die nur wenige zum Gesicht bekämen und bewegt sich somit zwischen Exotisierung und Dämonisierung, schreibt allein er vor. Dadurch, dass er Arabisch spricht, ist es doch klar, dass er Welten betritt, die von uns Deutschen... Aber es wird Deutschen exotisiert, das ist doch dämonisiert. Wenn da aber halt gepredigt wird, irgendwelche Leute ins Meer zu treiben, dann muss man das doch auch sagen dürfen. Also, ich verstehe das gar nicht, was... Ich werde mir also ich finde, das Artikel ist ganz, ganz gute Werbung für das Buch. Muss ich auch sagen, ja. Ja, dann reden sie noch über Moscheepedia, die ja wohl auch irgendwie gegründet hat, die aber gerade nicht erreichbar sein soll oder so. Extrem problematisches und, Projekt. Und das soll dann halt dazu geführt haben, dass bei einer anderen Sache, also nicht dieser Sache, in Österreich, die da gemacht wurde, halt irgendwelche Leute irgendwelche Warnschilder dann an Moscheen angebracht haben. Und kannst du bitte nochmal den Absatz direkt davor reinscrollen? Ein extrem problematisches Projekt von einem Mann, dessen Verständnis vom Islam und MuslimInnen von großer Angst geprägt zu sein scheint. Ich kriege irgendwie Greta-Vibes, Luisa-Vibes, ohne Begründung. Ich krieg Caroline Emke-Vibes, also jedes Projekt, das in irgendeiner Form politisch ist, wird in einer gewissen Weise von Angst geprägt. Das ist eine Binsenweise. Und vor allen Dingen, der Mann hört es mit seinen eigenen Ohren und versteht es, was da geredet wird. Und dass sie dem hier quasi vorwerfen, er hätte keine Ahnung oder so, oder würde sich das nur ausdenken oder weiß ich nicht was. Das ist krass, ne? Also ich fand's wirklich, das ist echt, ich meine, Welthauer News verzapft eine Menge Bullshit, aber diesen Bullshit hier, den fand ich also nochmal eine Ecke Schippe obendrauf, auf jeden Fall, neuer Tiefpunkt, würde ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall, also ich werde das Buch auf jeden Fall lesen. Ich glaube, das schon alleine mit diesen Vergleichen zu Realität wird das bestimmt unterhaltsam. Und also aus meiner Sicht, wie ich vorhin schon meinte, aus meiner Sicht ist der Schreiber, also mal abgesehen von seinen Sachen, die er bei Zapdas Medienmagazin, die er natürlich auch nicht alle allein zu verantworten hat, da war natürlich auch jede Menge Bullshit dabei. Ja, vielleicht hat er deswegen auch keinen Bock mehr aufgehabt. Ne? Also der Ulius, hier vorstellt, ja. Der Ulius Jui hat im Chat gesagt, wie werden da wohl die Medien dargestellt? Das finde ich auch eine sehr interessante Frage im Zusammenhang mit seinem Job. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ein interessantes Buch werden. Und wie gesagt, ne, aus meiner Sicht können wir gar nicht genug solche Leute haben. Das ist genau so eine Art von Journalismus, das ist genau, was den Leuten hier in diesem Land hilft. Also vor allen Dingen auch die Muslime in diesem Land. Weil wenn du weißt, es gibt diese Leute, die können das alles verstehen, und wenn die dann ne, sagen können, was auf hier läuft was schief, hier ist es okay und so, dann gibt es auch weniger Leute, die rumlaufen und sich die ganze Zeit denken so, oh mein Gott, vielleicht kommen sie uns alle holen oder so, vielleicht ist hier morgen irgendwie, vielleicht ist hier im Verdeckten irgendwas im Gange oder so, ne? Wo man sich jetzt halt überhaupt nicht drauf verlassen kann, weil jetzt alle nur rufen Hurra, Hurra und wie, du hast Zweifel an dieser ganzen Geschichte, du alter Nazi-Arsch hier irgendwie, du Menschenhasser. Also, das ist genau das Gegenteil davon und ja, also... Der Masel 38 sagt im Chat noch, Dämonisierung ist dem Feminismus mit Männer-Trash und dem Insel-Bashing natürlich völlig fremd. Ja. Veronika Kracher arbeitet nicht mit Angst. Nee, kein bisschen. Mm-mm. Sie werden uns alle holen. Ja, und von Einzelnen auf die Gesamtheit schließen ist ja sowieso ein bisschen verboten oder so, ne? Umgekehrt ist schon schwierig, aber so umgeht eigentlich gar nicht. Discussion of Racism. Ja, hier haben wir eine kleine Implosion des neuseeländischen Friday for Future Movements. Bei denen nennt sich das nur School Strike for Climate. Aber es ist im Endeffekt prinzipiell genau das Gleiche. Hat ja weltweit stattgefunden. Und die haben eine kleine interne Diskussion gehabt. Und jetzt, under the suggestion and guidance of the BIPOC members of our group, as well as individual BIPOC activists and organizations, we are not holding any more climate strikes in the Auckland regions. Warum? Weil, ja, BIPOC-Communities sind überproportional vom Klimawandel betroffen. Und deswegen sollte der Protest nur von deren Stimmen und Anliegen getragen werden und nicht von den Pakeha-Ones. Und Pakeha, das ist quasi sowas wie Alman hier. oder Kartoffel. Sind die oder Köderrasse? Ne, gibt es viele Begriffe. Wenn man fragen darf, sind die denn so zahlreich, die dunkelhäutigen Australien, die BIPOX? Ja. Ja, du hast ja zumindest schon mal die Maori. Okay, ja, die Einwohner, ja. Ja, die gibt es da und es gibt andere, ja. Und ja, im Endeffekt hat We are disbanding because this has been a racist, white-dominated space. Ja, ist ja klar, weil waren einfach ganz viele Weiße da und das kann ja gar nicht sein. Ne? Und ja, und jetzt ist es im Endeffekt so, dass die auch nicht wollen, dass es eine Nachfolgeorganisation ist, es sei denn, sie besteht ausschließlich aus BIPOC-Leuten und gar keine Pakehas sind dabei. So, ja, wunderbar. Das nannte Selbstmarginalisierung. Das ist Inklusion auf einem ganz neuen Level. Ne? Jo. Ich meine, Hauptsache, man verrät nicht seine eigenen Werte, sage ich dazu. So, wir haben uns ja vorhin in den AfD-Chats umgeschaut, was da so geredet wird hinter verschlossenen Türen. Jetzt kommen wir mal dazu, was Ende Gelände Göttingen öffentlich verkündet. Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft hat Schuld am Klimawandel und bringt autoritäre Individuen hervor. Notwendig ist ein radikaler Systemwandel zur Einrichtung der befreiten Gesellschaft jenseits der liberalen parlamentarischen Demokratie. Hashtag Meinungsfreiheit. Ach, jenseits auch. Jenseits der liberalen parlamentarischen Demokratie. Wie offen kann man sich noch linksradikal betätigen, ohne dass irgendwann da auch mal Konsequenzen erfolgen? Entweder alle dürfen alles sagen oder keiner darf nichts, aber diese Ungleichbehandlung, dass hier Leute praktisch die Abschaffung unseres Staats, unserer Demokratie fordern, um ihrer Klimageschichte halt irgendwie frönen zu können. Und dabei auch noch Leute verhöhnen, die sagen, und es werden immer mehr Leute, haben wir ja gerade wieder eine neue Umfrage, fast 40% der Deutschen glauben, sie sollten an manchen Stellen lieber die Fresse halten, weil es sonst soziale Konsequenzen hat. Aber es ist natürlich nur Kakao, wenn es der Staat macht, wissen wir ja alle. Ja. Ich finde es ziemlich, ziemlich abartig, was Ende Gelände Göttingen hier schreibt. Der nächste war, glaube ich, auch noch irgendwie. Genau. Angst vor Konsequenzen, Kriminalisierung, politische Verfolgung, psychische und physische Schäden, Jobverlust, Gefängnis, gewalttätige Cops. Trotzdem bleiben wir dabei. Ja, genau. Das ist das, wovor die Leute, die um ihre Meinungsfreiheit Angst haben. Politische Verfolgung, psychische und physische Schäden, Jobverlust. Und dass bei euch gewalttätige Kopfs dazukommen, ist auch nur, weil ihr Steine nach denen werft. Beziehen das jetzt auf sich und ihre Umwälzung von der Demokratie und so. Ja. Oh, geil. Scheinbar. Das sind Helden. Das sind moderne Helden. Ich stehe und salutiere. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Ja, und Ökosozialismus ist auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie. Gibt's nicht. Und hier haben wir Zeit Online mit einem Bezahlartikel. Deswegen lese ich hier nur diesen Tweet vor, wo sie hier quasi darüber schreiben, über den Artikel. Wie kann die Ökowende besser gelingen? Der Klimaforscher Anders Levermann meint, indem wir uns den inneren Antrieb jedes Menschen zunutze machen. Und er würde das System auch auf andere Bereiche übertragen. Und da gibt es ein Zitat. Der Mensch sollte in einem Jahr nicht mehr verdienen als ein anderer im ganzen Leben. Und man sollte vererben dürfen, aber nicht alles an eine Person. Wir brauchen Grenzen der Ungleichheit. Den ersten Teil oder schreibt der Marx auf? Ja, aber was hat das? Das Problem ist ja, was hat das mit Ökowende zu tun und der Klimaforscher Anders Levermann meint? Der ist der erste vom Potsdamer Institut, ne? Für Klimafolgenforschung. Ja, aber guck mal, wenn du nur 70 Euro mehr pro Flug zahlen kannst, dann ist es doch gar nicht schlimm, Mann. Ja, die kriegst du ja wieder am Jahresende, ne? 75. Ja, also, ja, klar. Rechte Tasche, linke Tasche, ne? Und zwischendurch bleiben 30% in der Verwaltung hängen. Ja. Ja, wenn wir alle 10 Jahre im Gulag kriegen, dann brauchen wir auch nicht mehr fliegen. So. Ja. Nee, und wir brauchen sowieso nicht fliegen. Wenn man irgendwas erleben will, fährt man einfach nach Berlin. Kauft sich da vielleicht ein besetztes Haus und dann hat man Spaß bis zum Abwinken. Also die Karren hatte die Kamkamauer nicht mal ins Gespräch gebracht, dass man Klassenfahrten mit VR-Brillen machen könnte. Ich glaube, das ist ein Hoax, oder? ja, wir haben hier den Gunnar Schupelius, der war ja schon extra öfter mal hier bei uns zu Gast sozusagen mit seinen Artikeln. Eher konservativ natürlich, klar. Und Berliner Journalist, der die Aktion in der Rigaer Straße beobachtet hat diese Woche, wer es nicht mitgekriegt hat, das wurde dort in einem besetzten Haus oder einem teilbesetzten Haus, wie es überall heißt, eine Brandschutzprüfung durchgeführt, weil da halt Hausbesetzer auch drin wohnen, war das nicht so einfach und deswegen mussten da viele Polizisten kommen und brennende Barrikaden und 80 verletzte Polizisten. Steinwürfe mit Pflastersteinen, großen Brocken von den Dächern auf die eingesetzten Beamten. Wie gesagt, brennende Barrikaden. Ja, und das Ding ist, das ist ja nicht das Einzige, was passiert ist. In der Nacht zum 10. Juni, also davor, gab es einen Angriff auf Feuerwehrleute, der nichts anderes als ein Mordanschlag war. Als die Retter um 2.30 Uhr einen brennenden Müllcontainer am Straßenrand löschen wollten, wurden sie vom Dach des gegenüberliegenden Hauses mit schweren Pflastersteinen beworfen. 50 Steine wurden am Boden gezählt. Und mind you, das sind nicht die Leute mit den Schilden und den Helmen, die wir hier sehen. Ne? Das sind Feuerwehrkräfte. Also die haben wahrscheinlich auch einen Helm auf, aber wie gesagt, warum lockt man Feuerwehrleute? Wollte man gegen den Brandschutz demonstrieren oder was? Wem fällt sowas ein und was ist geworden aus, aber die Linken zünden doch nur Autos an. Wahrscheinlich haben die da nicht was? Zu wenig Frauen und zu wenig Ausländer bei der Feuerwehr. Ich gehe davon aus. Hm. Das ist ja gut. Dann wurde halt auch noch also es heißt dann auch noch, Polizisten mussten den Brandherd mit ihrem eigenen Körper und Schutzschilden gegen die Steinwürfe abschirmen, damit das Feuer gelöscht werden konnte. Na, vielen Dank, da habe ich doch Spaß, wenn ich in Berlin wohne. Dann wurde am helllichten Tag wurde eine Brandschutzfirma in Berlin angegriffen. Es wurden 7 Autos auf dem Parkplatz der Firma. Ganz zufällig die Firma, die auch mit dem Brandschutz da in der Riga 94 betraut war, sind 7 Autos in Flammen aufgegangen. Und dann im Abschluss der Aktion, wie gesagt, 80 verletzte Polizisten. Und zu alledem hört man kein Wort von den grünen und linken Senatoren. Stille herrscht auch im Roten Rathaus. Der regierende Bürgermeister Müller hält es nicht für nötig, den Angriff auf die Feuerwehrleute zu verurteilen. Das ist das Problem. Dieses unheimliche Schweigen der regierenden Politiker gegenüber der Gewalt von links. Habe ich dem Herrn Schupelius wenig hinzuzufügen. Und es haben sich ja dann sehr wohl auch die Verantwortlichen gemeldet. Und bitte festhalten, Grüne und Linke sehen keine linksextreme Gewalt. Ich sag's nochmal, Grüne und Linke sehen keine linksextreme Gewalt. So, Sachbeschädigung, du. Ist doch bloß Sachbeschädigung. Die Feuerwehrleute sind ja nur, also ich meine. Ja, kannst du dich mal bitte muten, wer da gerade irgendwie rumwurschtelt. Grüne und Linke brachten eine eigene Resolution ein. Beide lehnten es ab, von linksextremer Gewalt zu sprechen. Zudem wurde unter anderem folgende Passage gestrichen. Personen, die sich solcher Mittel bedienen, haben kein Interesse am demokratischen Diskurs. Sie tolerieren keine anderen Meinungen. Sie sind autoritär. Sie haben es nicht geschafft, Leute, die mit Steinen von Dächern auf Menschen werfen, die sie herbeigerufen haben, und die oft genug ihren Arsch hinhalten müssen in ihrem Job, in richtiger Gefahr, von denen so Arschlöcher noch nie was gehört haben. Und dann schaffen sie es nicht, einen so milden Satz zu sagen. Also da fällt mir überhaupt gar nichts mehr ein. Gar nichts mehr. Und dazu natürlich die FDP und die SPD haben gesagt, das geht so nicht. Man muss klare Kante zeigen und so weiter und so fort. Aber da Rot-Rot-Grün, beziehungsweise Knallrot und Grün in dem Fall eine eigene Erklärung gemacht haben, ja, war es nichts mit klare Kante, sondern ein Großteil der Leute im Berliner Parlament scheint auch noch die Menschen ermutigen zu wollen, sowas zu tun. Wusstet ihr, dass die Bundesregierung ein Magazin rausbringt? Nee? Nein. Ich deute das Schweigen als nein. Wir haben hier eine Ausgabe von Schwarz-Rot-Gold vor uns. Das kann man als aus Papier, wisst ihr noch, aus Papierzeitschriften? Das kann man bestellen, wenn man möchte. Ich habe hier die PDF-Form gefunden. Und schau mal, wen wir da haben, wer da ein Gespräch führen darf mit einem Rechtswissenschaftler namens Christoph Möllers. Caroline Emke. Ist das nicht toll? Wer sich nicht erinnert, wir haben letzte Woche über Frau Emke gesprochen im Zusammenhang mit ihrer Rede auf dem Grünen Parteitag, wo eine neue Aufklärung gefordert wurde, die in allen Regenbogenfarben strahlen soll. Ja, und hier haben wir halt die Erwartung an die Demokratie lautet Gleichberechtigung. Caroline Emke, ist das nicht irre? Ist das nicht irre einfach? Die Erwartung an die Demokratie lautet Gleichberechtigung. Was verstehen so Leute wie Caroline Emke unter Gleichberechtigung? Brauchen wir mehr Bürgerbeteiligung? Ja, wenn das mehr Durchlässigkeit, mehr Inklusion, mehr Partizipation bedeutet. Zum Beispiel Bürgerräte. Es gibt lange Prozesse der Information, der öffentlichen Anhörung von verschiedensten Expertisen und Betroffenen. Die Bürgerräte entscheiden über politische und soziale Fragen. Das finde ich beeindruckend. Bei der Forderung nach Volksabstimmungen dagegen war ich schon vor dem Brexit skeptisch. Bestimmte Prinzipien der Menschenrechte oder der Unantastbarkeit der Würde sollten auch nicht zur Wahl gestellt werden. Grundsätzlich würde ich da zustimmen, aber ist halt auch wieder die Frage, wie definiert sie Menschenrechte? Definiert sie Menschenrechte so wie alle anderen, nämlich die Definition der Menschenrechte, oder definiert sie das, natürlich muss jeder überall sein dürfen und natürlich muss jeder irgendwie alles machen dürfen, ohne was auch immer? Und dann sagt der Möllers, wir haben tendenziell zu viele Instrumente der direkten Beteiligung. Volksabstimmung, Bürgerbeteiligung, Anhörungsverfahren und ähnliche Strukturen werden in aller Regel vornehmlich von bürgerlichen Schichten genutzt und privilegieren diese im Ergebnis gegenüber Leuten, die es schwerer haben, ihre Interessen zu vertreten. What? Also, man sieht auch schon, dass hier beide natürlich aus der knallelinken Ecke kommen. Ist halt auch irgendwie, ist das wirklich, das ist das Magazin der Bundesregierung? Okay. Also, wer will, kann sich das auf der Seite der Bundesregierung runterladen und dann kann er sich das ganz durchlesen. Ich möchte hier nochmal die Frage, woher kommt die Wut? Sagt Emke, das ist die Jahrhundertfrage. Woher kommt die Wut? Das ist die Jahrhundertfrage. Vielleicht ist es einfach so, sagt Möllers. Irgendwann erschöpfen sich politische Systeme. Dinge beginnen frisch und verlieren mit der Zeit ihren Glanz. Das ist bitter, aber 70 Jahre sind eine lange Zeit für das Grundgesetz. Ja, und dann wird es irgendwann korrupt und dann kommen irgendwann solche Leute an die Macht. Genauso sieht es mich aus. Man könnte sich. Das hat einen Kern der Wahrheit, auf jeden Fall. Man könnte sich also auch umgekehrt fragen, warum hat es so lange gehalten? Warum ist der Westen so zäh und erfolgreich gewesen? Und dann, ja, das klingt als Legal. Das klingt aber nach White Supremacy, muss ich ehrlich sagen. Das klingt so, als läge das Ende unserer demokratischen Verfassung vor uns. Darauf antwortet Möllers. Ich glaube nicht, dass wir am Ende sind. Wir sollten nur nicht davon ausgehen, dass es ganz selbstverständlich immer mit unserer Demokratie weitergeht. Ohne das System Demokratie als solches in Frage zu stellen, müssen wir erkennen und dann erklären, dass eine Fortschreibung nur mit Erneuerung funktioniert. Und eben gesagt, die Erneuerung wird jedenfalls nicht von Hygienedemos und Verschwörungsmythen kommen. Aber auch nicht von Denkblockaden, wa? Ja, dann, woher kommt die Wut? Wahrscheinlich mit dem Storch, oder? Oder woher kommt die Wut? In der Pandemie ist unsere Freiheit zum Teil gravierend eingeschränkt worden. Gefährdet Corona die Demokratie? Aber es gab doch offen geführte Diskussionen, sagt Emke. Es gab Raum für Kritik. Auf diese Kritik wurde auch immer wieder eingegangen. Mich hat zumindest in der ersten Phase das nachdenkliche Miteinander beeindruckt. Später bestand dann das Problem darin, dass die Ministerpräsidentenkonferenz sich allen wissenschaftlichen Empfehlungen entgegengestellt hat. Modellierungen wurden ignoriert. Das muss ich verpasst haben. Nur um immer zwei Wochen später deren Richtigkeit zu bemerken. Was ich vermisst habe, ist, dass diejenigen, die sich nicht durchsetzen konnten, also auch die Kanzlerin, deutlicher argumentieren. Ich will wenigstens hören, dass es jemand versucht hat. Jetzt wird es zwar ein Infektionsschutzgesetz geben, das diese fahrlässige Zögerlichkeit der Ministerpräsidentenkonferenz aussticht, aber es ist in der Sache selbst wieder nicht nachhaltig genug. Die fordert mehr Abschaffung von Rechten. Nachhaltig, geil. Und wenn du mal auf Seite 13 weiterblätterst, gibt es da aber noch ein ganz tolles Ich finde die redaktionellen Werte sind echt, also da ist Geld gut investiert, würde ich sagen. Ja. Demokratie, was ist Demokratie? Die Herrschaft des Volkes, werden viele sagen, denn so lautet die Übersetzung aus dem Griechischen. Was Demokratie noch ausmacht? Ah ja, okay. Nicht die Herrschaft des Volkes, sondern Pluralismus, Gemeinschaft, fair, gemeinsame Werte, da muss ich mal ganz krass lachen. Gemeinsame Werte. Muss ich mal ganz kurz lachen. Ja, eigentlich nicht, ne? Mhm. Persönliche Freiheit, transparent, Wohlfahrt, Minderheitenschutz. Vielleicht meinen die auch, dass bald alles verstaatlicht ist, dann sind es ja gemeinsame Werte. Zivilgesellschaft, unten ganz dick. Ja. Ich habe Kahane noch nicht gefunden, aber das steht da sicher irgendwo auch. Ja, du kannst ja, wenn du willst, nochmal durchblättern, damit die Menschen sehen, was sie so kriegen, wenn sie das Magazin bestellen. Aber für mich war es das hier. Soweit. Also das ist schon jetzt, ich glaube, schon die dritte oder vierte Ausgabe. Nee, die dritte Ausgabe. Ach, Machen Sie es kurz oder warten. Guck mal, da. Ein Grußwort von der Chefin. Chefredakteurin. Ja, dann gibt es das über Polizisten für Toleranz und gegen die Diskriminierung. Dann gibt es was über Orte, an denen die deutsche Demokratie gewachsen ist. Dann gibt es Emko und Müllers. Aus der rechtsextremen Szene wird hier natürlich berichtet. Menschen für die Demokratie zurückgewinnen. Es geht um neue, zukunftsweisende Perspektiven. Habe ich auch noch nirgendwo gelesen. Dann gibt es hier ein bisschen Statistik. Die Wiege der Demokratie ist Griechenland. Ach komm. Wahlen, warum so nüchtern? Können wir das nicht in Pink machen? Und irgendwie mit Glitzer oder was? Oder Musik spielen oder... Ich weiß es nicht genau. Und diese Zeitung kannst du kostenlos bestellen. Das finde ich das Erste. Also wir drucken den Scheiß nicht nur, wir verschicken es auch noch von Steuergeld. Politik erklärt von denen, die Politik machen. Oh mein Gott. Ja, großartig. Also den Medien, oder? Hallo, hier ist Jens. Seid ihr ja meine Twitch-Groupies. Oh, dann setzt sich die Werke hin und sagt, danke für den Superchat. Oder wie? Es schreibt doch mal einer was Vernünftiges. Jens aus Berlin schreibt, er sitzt gerade auf seiner Terrasse mit einem Cocktail. Danke für die 2 Euro. Großartig. Was ist das hier? Hat das noch Inhalt hier, das Ding? Oder? Nee, das war schon das ganze Magazin. Ach so. Das war die Rückseite des Magazins. Das war die Schokoladenseite, wo man die teuerste Werbung drauf macht. Mhm. Wer ist denn das mit der komischen Frisur? Ach, die sehen die Zuschauer gar nicht. Nee, das ist Caroline Emke. Hast du schon wieder? Ach so. Ja, genau. Das hier ist einfach eine Leseempfehlung, ist ein längerer Artikel von Tichys Einblick von Alexander Wendt. Wenn hohe Priester Elitenkritik für eine ganz schlechte Sache halten. Und hier geht es halt auch nochmal um die Rede von Frau Emke von letzter Woche, die wir ja auch in Gänze uns angeschaut hatten letzte Woche. Wenn ihr da unsere Worte dazu nochmal hören wollt, dann in dem In dem Video von letzter Woche findet ihr die. Und ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier auch nochmal um die Rede und um dieses Elitending, ne, dass ja die Klimaforscher und so weiter, also die Imke hat ja irgendwie gesagt, so ja, Elitenkritik, bla bla bla, und dann sind es nicht nur noch die Juden, sondern da sind es auch die Feministinnen und die Klimaforscher, weiß ich nicht mehr, und die Klimaforscher halt. Das waren die letzten irgendwie in der Aufzählung, und ja, das hat eben hier Herr Wendt hier ganz gut verständlich schreibt, dass ja, diese ganzen Leute, die jetzt hier irgendwie, ne, da in der Bundesregierung und was weiß ich nicht, wo irgendwie hofiert werden, die haben dann ein Problem damit, dass man sagt, Eliten wissen gar nicht alles so. Die haben gar nicht die Weisheit für sich gepachtet. Die Imke auch. Jetzt hat sie irgendwie so studiert, dann ist Professorin und so, und dann will sie noch in Elitenkritik aushalten? Nee, danke. Und können jetzt irgendwie losrennen und uns ja irgendwie erklären, welche Dinge irgendwie okay sind und welche Sachen irgendwie nicht okay sind, und uns irgendwie sagen, ja, ist alles ganz einfach, wir müssen jetzt einfach nur hier in die eine Richtung marschieren und prima ist, ne, also. Ist immer mir nach. Immer nach meiner Nase nach. Ist das der Polizeiwend? Nee, das ist der von Publikum. Anderer, okay. So lange ist es schon her, 40 Jahre. Mhm. Ja, so lange ist es her. Mhm. Ein Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung über die italienische Geheimloge P2. Das ist im Endeffekt der Name dafür. Allerdings könnte man die auch in ein ganz anderes Umfeld eigentlich einsortieren, weil das ist ja im Endeffekt nicht nur eine Geheimloge gewesen, sondern es gab auch sehr starke Geheimdienstverstrickungen. Im Endeffekt, also die Geheimloge Propaganda Due wurde im Endeffekt ab dem Jahr 1981 auf parlamentarischer Ebene in Italien untersucht. Dann wurde eine Mitgliederliste von diesem Club quasi veröffentlicht. Und das Ganze zog sich dann hin bis 1994. Ja, mit Zwischenstandsberichten 1985. Im Endeffekt sind zwei Leute von hunderten von Leuten haben überhaupt nur eine Gefängnisstrafe bekommen, wegen Korruption und anderen mafiösen Verstrickungen. Aber in dieser ganzen parlamentarischen Untersuchung ist halt was ganz anderes ans Tageslicht gekommen. Und zwar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1950 verschiedene Militärgeheimdienste in Europa unter dem Dach der NATO halt quasi solche paramilitärischen Einheiten gegründet haben, die für den Fall, dass die Sowjetunion Europa angreifen und einnehmen würde, quasi einen Partisanenkrieg anzetteln könnten, um zurückzukämpfen. Und das hat halt quasi geheimdienstliche, korrupte Strukturen geschaffen, wo halt Leute im Verdeckten ermitteln konnten. Und in Italien hatte das dann natürlich ganz schnell Verbindungen zur Mafia hin. Und dieser ganze Komplex ist halt dort erstmal öffentlich an die Öffentlichkeit gekommen und auch bestätigt worden, dass es so ist, und das ist halt 40 Jahre her. Aber es ist bis heute noch nicht alles geklärt. Leute, die damals schon bekannte Mitglieder waren, die sind heute immer noch in Italiens Politik und Geschäftsleben unterwegs. Silvio Berlusconi ist nur einer, aber denke ich mal der bekannteste. Und dann steht natürlich noch die Frage im Raum, gut, das ist Italien, wie sieht das denn aus mit anderen Ländern? Minister und Richter sind aber auch ziemlich entscheidende Funktionen. Ne? So. Ja. Das wäre ja bei uns auch so. Ne? Das ist, also das ist auch noch, im Artikel steckt auch einiges noch mehr drin. Das ist jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von mir gewesen, auch als Leseempfehlung für euch. Alles Weitere. Ja. Aber das ist halt eine ganz schöne, ja, Operation Gladio, ne, sag ich nur. Daniele Ganser, ich höre die Trapsen. Man kriegt schon so dieses Gefühl von Spectre auch. Also ich habe gerade die Woche, gestern habe ich Casino Royale und Quantum of Solace geguckt. Ja, aber Elitenkritik ist natürlich, geht nicht, weil das ist eine antisemitische Dog Whistle. Und so Verschwörungsmythen, dass sich mächtige Leute irgendwie abseits der Demokratie zu irgendwas verabreden und sich vielleicht bewaffnen und so, das ist doch alles Unsinn. Frau Emke hat es doch eben noch gesagt. Dass sich Libertäre dann, die so einen eigenen Staat gründen und eine eigene Armee haben und so. Ja, die haben ja im Endeffekt eine Armee, wenn du die richtigen Schaltstellen in einem Staat wie Italien besetzt hast und dann hast du ja eine Armee. Leider. Ja, und Gladio war ja eine Form von Armee. Ja, und es gibt immer noch Leute, die behaupten, Gladio sei eine Verschwörungstheorie. Ich meine, seit 40 Jahren ist es klar, dass es das nicht ist. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja, eben. Ja. Aber es ist ja auch schon relativ gut aufgearbeitet, nur es ist halt die ganzen Ermittlungen und die Strafverfahren, die sind halt alle ins Leere gelaufen. Ja. Und damit das nicht wieder passiert, müssen wir jetzt besonders vorsichtig sein, wenn uns Annalena hier von den bösen, bösen Russen angegriffen wird. Uns Annalena, die Russen, denen zeigen was, oder? Also, was hat sie gemacht, die Annalena? Wen hat sie diffamiert? Ach, die Annalena, die hat einfach nur so eine kleine Rede vor so einem kleinen Club gehalten hier. Kennt doch keiner, Atlantic Council, ja, also so. Und RT Deutsch hat darüber berichtet. Und hauptsächlich das und noch ein, zwei weitere Sachen nimmt quasi hier der Tagesspiegel sich als Anlass, direkt zu sagen, und natürlich ein Bericht des Innenministeriums. Fast hätte ich es verschwiegen. Aber der ist auch geheim, der Bericht. Ja, da hat auch nur die Redaktion drauf Zugriff gehabt. Ne? Der vertrauliche Bericht des Innenministeriums, der hat im Endeffekt festgestellt, dass dass russische Operateure mit ihrer hybriden Kriegsführung sich eine neue Zielperson herausgesucht haben. Und diese Zielperson ist Baerbock. Sie hat sich bei Putin mit ihrer Kritik an Russlands aggressiver Politik unbeliebt gemacht. Und diese hybride Strategie, die kennen wir noch aus dem Jahr von 2016, die Hack-and-Leak-Strategie, das sind Cyberangriffe, bei denen Daten aus dem Computer des Opfers erbeutet und dann gezielt und auch manipuliert veröffentlicht werden. Also Teufelszeug, ne? Hochtechnische Sachen kann man sich nicht ausdenken. Ne, da werden an die Leute E-Mails geschickt mit hier, dein Paket ist da, klick auf diesen Link und dann geht das gar nicht zu DHL, sondern dann wird irgendwie ein Passwort zurückgesetzt oder es kommt Malware auf den Computer oder, also das hat man ja noch nie gehört. Ach doch, man hat es gehört im Jahr 2016, ne? Das ist nämlich, sind nämlich genau die gleichen Akteure, die damals Hillary Clinton in Anführungszeichen gehackt haben, ne? Ihr erinnert euch, die frage ich mich ja jetzt, wo ist denn ihre Pizzeria? Ja, ist also nachher noch in Hannover schon. Oder was? Die Pizzeria. Das ist ein Musikshop in Hannover. Ich weiß ja nicht, ob die Annalena jetzt auch ihre Server zerstören muss als Reaktion darauf. Wahrscheinlich. Schreddern. Ja, mit Säure übergießen. Literally. Weil das Risiko einer ähnlichen Kampagne ist, Deutschland ist offenbar hoch, meint die Security-Firma FireEye. Die kennen wir doch. Ach ja, auch aus dem Jahr 2016. Also im Endeffekt wird jetzt gerade genau das gleiche Narrativ gesponnen, was um diese Hillary Clinton im Wahlkampf gesponnen wird. Muss man denn gerade was in den Mund legen? Da kann man ehrlich gesagt hoffen, dass tatsächlich ein paar Leaks rauskommen, weil ich meine, absurd ist das Ganze ohnehin. Ne? Also die bösen russischen Hacker, die haben es auf uns, Annalena, abgesehen. Annalena. Oh Gott. Der Tagesspiegel, ne? Der Chat hat jetzt schon. Der Chat hat Meister Röhrig-Vibes am Laufen. Das heißt, wir in Killer die Russen kommen. Ich glaube. Ja, die Russen sind nämlich schon. Moment, wo war das? Hier wird ein anderes Beispiel genannt. Irgendwo ein Twitter-Account des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Marek Suski wurde in Polen quasi per Spearphishing gekapert, also das, was ich gerade gesagt habe. Ne? E-Mail, klickst auf Link, falscher Link. So, und da wurde behauptet, er wurde von einer weiblichen Politikerin sexuell belästigt. Oh Gott, also da wird wirklich mit harten Bandagen geschossen und Meine Güte, was ist das für ein, was das für ein Theater ist? Ich glaube, Mann, das hat schon einen Skandal. Also die Russen kommen, Version Nummer 1000 haben wir jetzt schon wieder. Ich meine, das hat schon, stell dir mal vor, die veröffentlichen alle verschiedenen Stadien vom Workflow von ihrem Lebenslauf. Ja, das genau, die History. Ja. Aber weißt du, ich glaube, das liegt einfach alles an der Pipeline, weil wenn die Pipeline fertig ist, dann kommen da die Russen durch, nicht das Gas. Ja. Ja, Staatstrojaner wurden doch jetzt beschlossen, oder nicht? Oder das ist genau, Zeitgeist. Dann kommen die und klauen unsere Daten und rennen ganz schnell wieder zurück. Das bedeutet, wenn ihr morgen ein großes hölzernes Pferd vor eurem Haus vorfindet, rollt es nicht auf eure Grundstücke, rollt es nicht hinter euer Tor, macht keine Dummheiten, stay safe out there, safer Internet. Freundschaft. Genau, für Dummheiten ist schließlich die Merkel da. Und das hat sie ja bewiesen, als den Minister, als in Thüringen die Wahl war, der Kimmerich gewählt wurde von der FDP. Könnt ihr euch alle erinnern, wie das war. Und die AfD fand das überhaupt nicht lustig und hat dann das Verfassungsgericht angerufen in Karlsruhe, ob sie da nicht mal der Merkel sagen möchten, dass es so irgendwie auch nicht geht. Das Verfassungsgericht hat hier jetzt dem Artikel nach schon gesagt, so, ja, die AfD ist ja auch nur so am Rande betroffen oder so. Sie ziehen das aber jetzt trotzdem den Fall durch. Ich gehe davon aus, dass die Merkel da keine Rüge kriegt, sondern die AfD die Klage abgewiesen bekommt. Schauen wir mal, ne? Ja, aber prinzipiell geht es halt darum, die haben ja auch schon mal Recht bekommen mit so einer Sache, wo der Seehofer auf der Homepage von seinem Ministerium irgendwas verlautbart hat über die AfD. Da waren sie ja auf jeden Fall betroffen. Und da gab es damals ein Urteil in deren Sinne, dass sie halt gesagt haben, ja, das ist eine Werbegeschichte im Prinzip, ne? Dass Herr Seehofer halt nicht auf der Homepage von seinem Ministerium irgendwelche parteipolitischen Dinge ablassen soll. Und was die Merkel da in diesem Interview gesagt hat, da ging es halt um, ja, die CDU soll das nicht tun und ja, die CDU nimmt ja als und das muss rückgängig gemacht werden, weil ja die CDU und so weiter und so fort und wo die Leute jetzt halt eben sagen, ja, das ist ihre Einschätzung irgendwie als CDU-Vorsitzende, die sie ja auch haben kann. Aber das hat dann nichts in Verlautbarung irgendwie von diesem Auslandsbesuch, wo sie da war, irgendwie zu suchen. Und das, eigentlich nicht, ja. Das ist wohl so gewesen, dass sie das da dann irgendwie mit rausgegeben haben. Und ich verstehe nicht ganz so richtig, warum das am Verfassungsgericht landet, ehrlich gesagt. Aber ja, die sind schon zuständig. Das liegt halt daran, weil das ist dann halt nicht mehr das Amtsgericht oder so, wenn so eine Sache. Ja, was machen die denn jetzt? Wenn sie sagen, im schlimmsten Fall. So, ja, genau. Im schlimmsten Fall sagen die du. Ja. Das machst du aber nicht nochmal, Angela. Ja, dann sagt die, ja, ich mach's nicht nochmal. Ja. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, und jetzt will ich die Ruhe stören, denn wir sind im Klassenkampf. Yeah. Deutschlands Linkspartei stellt die Umverteilung in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs. Ich bin von alleine auch nicht drauf gekommen, ne? Klassenkampf. Genau, das ist hier auf jeden Fall von dem Berlin-Chef von der Neuen Zürcher Zeitung. Der schreibt hier über den Parteitag von den Linken, der heute zu Ende gegangen ist. Ja, und im Endeffekt ist es halt das Übliche, ne? Und was sie da tun. Ja. Ja, und dann schreibt auch den internen Streit um Gendersternchen und Identitätspolitik kehren sie vorerst unter den Teppich. Und bezieht sich halt noch auf die Geschichte mit Wagenknecht und so, die er gesagt hat, das ist Murks und so. Also, und deswegen greifen sie es auch nicht viel auf, sondern konzentrieren sich halt auf den Klassenkampf. Aber das dann halt so hinzustellen als Partei, irgendwie zu sagen, so, ja, hier Klassenkampf in Deutschland. Das ist aber vollkommen unbedenklich. Ne? Da rennt keine Amadeo-Antonio-Stiftung los und sagt irgendwie, ist das nicht vielleicht ein bisschen, geht das nicht eventuell ein bisschen zu weit oder so. Nee, das ist natürlich vollkommen normal. Klassenkampf im Jahr 2021 kann man auf jeden Fall führen. Macht Sinn. Gefährdet die Demokratie in keinster Weise, weil es ja demokratischer Sozialismus, was man da haben will, ne? Und ist vollkommen in Ordnung, also kann man nichts gegen sagen. Ja, und davon hatte Mammon die Übersetzung von dem Arne Hoffmann von Generama eingereicht. Ich habe mich aber hier für den Quellenartikel entschieden. Ja. Hier geht's um Armut in Amerika und hier ist der Begriff Intersection drin, Intersection of Class und Gender. Und was sie hier im Endeffekt mit der Intersection festgestellt haben, ist, ja, Männer am meisten betroffen von Armut, ist am schwierigsten, da wieder rauszukommen. Und hier sind auf jeden Fall auch die, oh Gott, hier wird die Crenshaw erwähnt. Central Intersection Crenshaw, ja, wunderbar. Um diese einzelnen intersektionalen Verschränkungen, beziehungsweise die einzelnen Anteile betroffen hat, was weiß ich, eben dunkel oder arm oder so. Dass man das irgendwie verquicken müsste, um da irgendwie ein relevantes Ergebnis zu haben. Und das meine ich irgendwie immer noch, dass es eigentlich nicht nötig ist unbedingt. Man sieht ja bei den Mädchen, dass da die Verquickung auch nicht nötig ist. Die schaffen das ja wohl ein bisschen besser, aus den unteren Vierteln da auch aufzusteigen sozusagen und mal ins College zu kommen oder so. Und die Jungs eben nicht. Also es ist nicht eine Frage des sozialen Milieus, sondern eher nur des Geschlechts. Ja, das soziale Milieu ist aber auch, das sieht man ja hier. Naja, auf jeden Fall, das sind hier die College-Degree-Geschichten und da sind halt überall die Männer schon danach, was ja auch einfach nur bedeutet, dass sie zu doof sind und sich mal mehr anstrengen müssen und kaputte Frauen sind, ne, wie wir immer wieder hören. Ja, steht zwar in diesem Artikel nicht drin, aber das ist ja immer das, was sie meinen. Und das ist auch lustig hier, Reverse Gender Gap in Employment for Low-Income Children. Also wir sehen hier halt die prozentuale Anzahl der Leute, die in Arbeit sind und das sind am meisten wohl Männer aus der Mittelschicht, die in Arbeit sind, bei denen ist es die höchste Prozentzahl. Also Männer in der Oberschicht sind tatsächlich weniger beschäftigt als Männer in der Mittelschicht. Ist auch interessant. Und natürlich haben sie hier einen Unterschied zu den Frauen, der sich aber natürlich dadurch zeigt, ja, das wird Familienkram dann sein. Ne? Es wird nicht so sehr sein, dass sie nicht arbeiten können oder so. Das ist dann größtenteils, sie müssen halt nicht und Familie und dann machen sie es halt nicht. Und das dreht sich dann natürlich komplett um am unteren Teil. Es gab auch so eine Meldung die Woche, dass irgendwie Männer, die wenig im Haushalt helfen, gutes Einkommen hätten oder so. Ja, ich dachte auch direkt, das wird wohl andersrum ein Schuh draus, dass Leute, die viel arbeiten und ein bisschen Geld mit nach Hause bringen, dass sie vielleicht nicht ganz so viel machen müssen zu Hause oder so. Du bist ja lustig. Das kommt jetzt als nächstes. Achso, guck an. Das ist Blut, habe ich das. Und ja, auf jeden Fall, dieses hier, diese Überschrift Incarceration Story ist Poor Boy Story, ja. Allerdings, wie man hier in dieser Grafik sieht, also die meisten Leute im Gefängnis sind Männer aus der Unterschicht. Ja. Mit Abstand. Könnte sein, dass da eine gewisse Aussichtslosigkeit oder so eine Rolle spielt, aber ich will ihn nicht irgendwie analysieren oder so. Ja, und Heirat ist auch, also hier hätte ich mir ehrlich gesagt sogar noch einen größeren Unterschied gedacht. Ich dachte eigentlich, dass die Frauen hier noch ein bisschen weiter vorne sind beim Heiraten in der Unterschicht. Wahrscheinlich aber ja, Kinder dann heiraten, aber Männer ganz unten, also praktisch ja auch im Nix hier, ne? Das ist ja fast gar nichts mehr hier. Also hier ist irgendwo ein Drittel oder so und das ist dann vielleicht noch hier, was mag das sein? Weniger als ein Viertel, würde ich sagen. Ja. Ja. Obwohl, wenn hier 35 ist und da 30, dann sitzt wahrscheinlich nur ein Viertel oder so. Aber es ist ja sowieso ein bisschen komisch hier, weil wenn diese, also ja, das schon 30 gelesen, ist. Ich habe das ein Drittel der jungen Männer da Schwierigkeiten mit, aber es war nicht so genau aufgeschlüsselt nach sozialer Klasse hier noch. Sozioökonomischer Milieu, so. Da ist es doch möglich. Ja, die bleiben doch eher kleben, die Männer natürlich. Ja, weil sie halt die Möglichkeit nicht haben, da raus zu heiraten. Vielleicht, ja. Ganz sicher. Du weißt doch, wie ich das ist. Ja immer, dass die männlichen Verlierer auch die sind, auf denen man am liebsten rumtritt, sozusagen. Also man braucht eben auch irgendwie, um Gewinner zu haben, da die Verliererklientel. Das sind Terroristen. Das sind Terroristen, potenzielle Terroristen. Hast du nicht Veronika Kracher gelesen? Die weißen Männer ohne Frauen, die sind eine Zeitbombe, Mammon. So ja. wird nämlich über die Leute geredet. Ja, why disagreeableness in married men leads to earning more, a theory and test of social exchange at home. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Mamon. Ja, aber ja. das Ganze hat noch einen kleinen Twist. Also die Grundprämisse ist, es gibt ja so gewisse psychologische Grundprinzipien, Charakterarchetypen, ja, und Agreeableness ist halt quasi ein Trait davon. Und das Gegenteil davon ist, wenn man halt ein bisschen weniger Rücksicht auf Leute nimmt, ein bisschen egoistischer ist und solche Sachen macht. Und da gibt es ja schon Studien dazu, dass im Arbeitsumfeld, dass man dort dann vielleicht stärkeren Erfolg auf bei Beförderung hat oder im Arbeitsleben ein höheres Einkommen also ziehen kann. Aber ich bin ein Narzisst sozusagen. Hier wurde zusätzlich noch was anderes untersucht, wie halt das Sozialverhalten dann im Ehehaushalt ist. Und dabei ist rausgekommen, dass es geht nicht unbedingt um die soziale Interaktion. Also die Disagreeableness spielt hier nicht so eine große Rolle, sondern es geht rein um den Arbeitsablauf. In den Ehen, wo meistens die Arbeitsverteilung so war, dass der Mann der Hauptverdiener war und wenn die Frau arbeiten war, war es halbtags. Wenn der Mann zusätzlich in so einer Konstellation dann Hausarbeit auch erledigt hat, dann war der statistische Signifikant beim Einkommen sichtbar. Wenn die Leute einfach egoistisch waren und das nicht gemacht haben und die Frauen das mit erledigt haben, dann war das Einkommen des Mannes höher, aber das Einkommen der Frau war niedriger. Und in Situationen, wo es so gewesen ist, dass die Leute quasi Geld dafür ausgegeben haben, um die Hausarbeit erledigen zu lassen, dass dann das Einkommen des Mannes höher war, aber das Einkommen der Frau nicht. So. Okay. Und das sind im Endeffekt die Erkenntnisse der Studie. Und unterm Strich kann man sagen, man hat eine gute Ausrede als Ehemann, sich der Hausarbeit zu verweigern. Aber man muss vielleicht in die Tasche greifen dafür. Ne? Okay. Drohender Versorgungskollaps. Das bedeutet der Truckermangel für die Deutschen. Kein ja. Bier mehr in der Kneipe. Ja, die Führerscheine. Der Ebel hat 3 Artikel eingereicht für heute. Das ist der 2. Den habe ich mir auch durchgelesen. Also, wenn man diesem Artikel Glauben schenkt, fehlen momentan zwischen 45.000 und 60.000 Berufskraftfahrer in Deutschland. Das verschärft sich jedes Jahr, weil 30.000 gehen in Rente, aber nur 15.000 werden neu ausgebildet. Ja, bei 27.000 fehlenden Fahrern sind das 27.000 Fahrten weniger pro Tag. Und da wird einem die Größenordnung dann vielleicht auch bewusster, was das bedeutet. Nämlich, dass wir einfach die Sachen, die wir jetzt wieder brauchen, wo die Gastronomie auch wieder aufhat, das war ja 1,5 Jahre lang lahmgelegt, die Kapazitäten sind abgebaut worden und jetzt ist natürlich, wollen alle alles haben, um halt wieder Gewinn zu machen. Und man darf nicht vergessen, dass die Brauereien, die zum Teil auch die LKW-Flotten bezahlen oder besitzen, dass die halt auch mit dem Rücken zur Wand stehen, weil natürlich die Nachfrage aus den Biergärten und in den Kneipen nicht da war. Und dann habe ich auch gehört, dass sie mit den Schiffen immer noch so Schwierigkeiten hätten, dass sie sich da immer noch stapeln sozusagen, dass sie da Schlange stehen, um entladen zu werden. Absolut richtig. So. Und es gibt auch nicht genug LKWs dafür. Also die gesamte Lieferkette, diese ganze Just-in-Time-Lieferkette, das alles funktioniert im Moment nur noch deswegen, weil die Lockdowns dazu geführt haben, dass eine erhöhte Lagerbevorratung stattgefunden hat, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Sonst, ja, und das nächste Ding ist ja so eine Chipfabrik in Japan. Aber das Problem ist halt jetzt, dass der Druck bei den Konsumgütern im Transport Priorität zu bekommen, dazu führen wird, dass langlebige Güter noch knapper werden im Transport. Denken wir an das, was schon bei den Baumaterialien passiert. Ja, nicht wahr? Ich möchte aber noch einen ganz wichtigen Aspekt anfügen, der in dem Artikel auch vorkommt. Und das sind die 2.500 Euro brutto plus einige hundert Euro, wie es der die Welt ausdrückt, einige hundert Euro an Spesen. möchte dir, also Arbeitszeiten natürlich nachts, Wochenende, morgens, hast du nicht gesehen, gib ihm. Überstunden sowieso. Ich meine, Grüße gehen raus an den Mondaffen. Die ganz alten unter den Zuhörern erinnern sich noch, der macht den Job ja. Also, das ist kein Zuckerschlecken und man wird beschissen bezahlt und man hat ständig Verantwortung. Ohne Ende. Weil so ein Brummi ist halt schon eine relativ mächtige Waffe, wenn man irgendwie einen Fehler macht und aus Versehen irgendwie nicht bremst oder irgendwas halt nicht stimmt. Also 2.500 Euro ist euch das wert, dass ihr die Sachen da bekommt, wo ihr sie haben wollt. Da stimmt irgendwas nicht, meiner Meinung nach. Während Verwaltungsangestellte halt das X-Fache verdienen. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. Gestern oder vorgestern noch so eine Meldung gehört, dass in irgendeinem Bereich, ein bisschen ländlicher, die Bahnen da total ausgefallen sind, weil irgendwie 7 Lokführer krank waren oder so. Tja. Die das hätten machen können. Ja. Das Just-in-Time-Lieferkette und halt Fahren an der unteren Personalgrenze, um Geld zu sparen. Das sind alles so Sachen, die sich irgendwann mal in einer extremen Situation rächen. Und die hatten wir jetzt halt die letzten anderthalb Jahre. Ja, die Lieferkette darf nicht unterbrochen werden. ja, hier wird vermeldet, ein bisschen boulevardmäßig, dass der ARD jetzt hier die Moderatoren weglaufen würden. Die Linda Zerwakis hatte ja schon vor einer Weile bekannt gekriegt, dass er irgendwie in den Sack haut. Jetzt noch der Jan Hofer und die dritte Person hier, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, Atalay, genau. Die gehen wohl alle zu privaten Sendern, ich meine Pro7 oder Sat1. Und ja, hier heißt es vor allem, dass sie nicht nur eben das Geld deswegen wechseln würden, sondern auch, weil ihnen da ihre eigene Shows zurechtgeschnitten werden und so weiter. Was die ARD wohl nicht oder ZDF wohl nicht machen wollen. Für diese Leute verstehe ich auch so ein bisschen. Einer muss auch irgendwie mal regelmäßig die Nachrichten vorlesen, dass so eine Type wie der Jan Hofer da irgendwie ausbricht und seine, keine Ahnung, seine Freiheit sucht oder so. Finde ich ja schon ein bisschen amüsant. Ja, ansonsten, ja, Boulevard. Aber das ist doch auch wieder übelster Nepotismus im Endeffekt. Anstatt dass man nach Talenten guckt, werden die Leute, die ARD und ZDF kaufen von den Privaten ein und umgekehrt ist offenbar auch. Ne? Ich meine, Hofer? Was kann der denn? Ja, weiß ich nicht. Aber hier wird ja auch vermutet, dass die Leute von der ARD weglaufen. Ne? Im Artikel wird ja der Stefan Seibert noch erwähnt. Sei ja auch irgendwie in Sack gehauen, der war, glaube ich, noch irgendjemand anders oder so. Der Kleber hört auch auf. Oh, guck an. Ja, jetzt einfach voll, ne? Das ist wegen Reichtum geschlossen oder so. Ja, in den Dingen steht drin, dass die irgendwie nur 200 Euro kriegen für ein Sprechen. Ja, so tagessatzmäßig oder so, ne? Mhm. Ja. Als freier Mitarbeiter bei der Tagesschau. Freier Mitarbeiter, das kann ja schon sein, dass das so ist, ja. Steht der Lichtmann ja die größere Rechnung. Für eine Tagesschau-Sprecher. Gut, das ist natürlich jetzt dauert ja nicht den ganzen Tag, das zu sprechen, aber bin ich schon. Hätte ich jetzt mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte die auch vor allem irgendwie für fest eingestellt oder so erwartet. Zumindest soll der eine oder andere sollten sich schon mal anstellen da. Aber ja, gut, der verdient der Dinge bestimmt jetzt mehr ne, Geld. Vom ja. RBB, der. Ja, ja nur die. Die Großkopfhatten sind fest angestellt. Ne? Hm. Wer hätte gedacht, dass es eine dumme Idee ist, Scooter überall hinzustellen? Ja, die Köln nicht, hat das offensichtlich nicht gedacht. Zu denen, die halt jetzt überall rumliegen und die Fahrradstellplätze verstopfen und irgendwie kaputt sind und was weiß ich. Hätte vielleicht eine Liegeoption machen sollen für die Dinger oder so. Dass du von vornherein hinlegst, dann kannst du gerne mal hinschmeißen. Gibt es halt auch Arschlöcher, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen und die schmeißen die Dinger dann von den Kölner Brücken. Mehr als 500 E-Scooter auf dem Grund des Rheins gefunden. Natürlich ist das nicht so geil, wenn die Akkus langsam durchrosten und der ganze giftige Inhalt sich dann in den Rhein ergießt. Aber die jungen Leute haben heute halt ein anderes Verständnis von Spaß als früher. Der alte Mann in mir sagt, wir haben halt irgendwie wissen, dass die jung sind. Wer macht denn sonst einen Unsinn? Irgendwelche Leute, die meinen, das ist hier eine Ökodiktatur, keine Ahnung. Meinst du? Wir müssen die Elektro-Dinger. Die werden uns oder dumme checken. Leute halt einfach. Dumme Leute. Dumme Leute. Vielleicht. Ich weiß es nicht, aber das ist halt so ein Trend, denn sowieso, es wird alles verschandelt, es wird alles, das habe ich schon mal gesagt. Das ist nicht sogar so, dass die... Dass wir auch Graffitis überall dulden und nichts gemacht wird und alles verkommt. Das ist nur ein weiterer Punkt. Das ist die Wohlstandsverwahrlosung. Ist das nicht auch so, dass, diese Akkus, dass sie auch unter Wasser irgendwie abratzen können? Und, weiß ich nicht, aber wenn die halt irgendwann hat, dann Leck das immer schlagen, so, ne? Ist, dann die ganzen schön, Kobolde ja. im Rhein, was willst du da machen? Ja, hoffentlich rollen alle wieder auf. Auffangen. Tja, ja. Kommen wir kurz zum Strommarkt. Hier haben wir eine kleine Übersicht vom Statistischen Bundesamt und das ist eine Pressemitteilung, was die Auswertung des ersten Quartals 2021 angeht. Im Endeffekt sagen wir es mal so, wir haben uns auf ein normales Niveau wieder zurückbewegt. Wir hatten jetzt 2 Jahre lang extreme Windereignisse immer in den Frühjahren und da das dieses Quartal nicht so der Fall war, haben wir ein Drittel weniger Windkraft. So, das heißt, das ist jetzt wieder auf normalem Niveau von vor 3 Jahren ungefähr. Das führt im Endeffekt dazu, weil in den letzten Jahren ja immer mehr Kraftwerke abgeschaltet wurden, dass jetzt halt sehr viele Ausgleichskraftwerke wieder genutzt werden müssen. Und das führt im Endeffekt dazu, dass Kohlestrom halt im Endeffekt wieder auf dem Vormarsch ist. Ja, wenn wir uns anschauen, dass im Endeffekt sich der Kohlestromverbrauch verdoppelt hat in den letzten 3 Jahren, im Gegensatz zu anderen Stromarten. Und wir sehen, dass die erneuerbaren Energien zwar, also in extrem guten Jahren, ja, wenn wir sehr viel Sonne haben, wie wir es ja jetzt gerade haben, oder sehr viel Wind haben, und wenn beides zusammen ist, dann ist alles optimal, dann funktioniert alles weiter. Wenn nicht, dann muss halt immer wieder mit Notmaßnahmen gehandhabt werden oder es muss extrem viel Strom importiert werden. Das sind aber doch auch die Momente, wo der Strom dann billig ist am Strommarkt und dann die erneuerbaren Energieträger nicht mehr so viel einbringen. Ja, das kann man ja jeden Tag sehen. Im Moment ist es so, dass wir sehr viel Sonnenstrom haben und dass Sonnenstrom an den meisten Tagen sogar das meiste unseres Energiebedarfs decken kann und die meisten anderen Kraftwerke sehr weit runtergefahren werden kann. So, allerdings, wenn die Sonne dann zurückgeht, dann müssen die Kraftwerke schon ein paar Stunden vorher wieder hochgefahren werden. Und zu dem Zeitpunkt ist einfach dadurch, dass halt sehr viele andere Länder auch Sonnenstrom nutzen, ist der Marktpreis, dass man zu dem Zeitpunkt Strom irgendwohin exportieren kann, extrem gering, de facto negativ. Dementsprechend ist das ein tägliches Verlustgeschäft, weil, wie gesagt, die Kraftwerke müssen hochgefahren werden in Antizipation, wenn die Sonne halt untergeht und die Solarenergie nicht mehr ins System eingespeist wird. Und das führt einfach zu extrem seltsamen Marktpreisen. Ja, so, und und zu Situationen, wo einfach die auch Strom vergeudet werden muss. Die Windkraft, Unterstützung sollte jetzt auch irgendwie fortgeschrieben werden, noch, weil es keiner mehr baut, weil es nichts einbringt. Bitte? Die Windkraft unterstützt jedes vom Staat, die Kohle für Windkraft, das sollte jetzt verlängert werden, noch, habe ich auch nur gehört. Es war jedenfalls im Gespräch, ob das dann kommt, weiß ich nicht, aber ohne Subvention vom Staat rechnet sich das offensichtlich nicht. Tja, ja, aber man kann das, ich empfehle ja auch immer die Webseite Smart mit D am Ende, Smart. Ja, da ist von der Bundesnetzagentur, da gibt es eine schöne Visualisierung. Heute mittags ist es halt wirklich so gewesen, die Photovoltaik hat am meisten eingespeist bei 6000 und jetzt ist sie runter auf 900 und gleichzeitig ist die Kohle hochgekommen auf 6000 halt, ne? Genau umgekehrt. Kann man da immer sehr schön sehen, wie sich das die ganze Zeit verändert und dann kann man sich dazu auch noch einblenden, wie der Marktpreis ist und wie viel importiert und exportiert wird und dann kann man sich immer, kann man immer die Hände schön vorm Gesicht zusammenschlagen, wie viel Geld das kostet. Ja, das meine ich. Und hier haben wir den letzten Artikel, den der Emil eingereicht hat für heute. Hier geht es darum, dass seit Februar 33.000 Fälle mit der bestätigten Delta-Virus-Variante untersucht worden sind vom englischen Gesundheitsministerium. Davon, von diesen 33.000, mussten 223 Personen ins Krankenhaus. 20 von denen waren vollständig geimpft, 42 starben. Also ich bin, vielleicht ist der Preis da besser beschlagen, was zu sagen. Also ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass der Impfstoff halt bei dieser Variante nicht den Effekt erzielt hat, den er sonst erzielen sollte. Heißt, den Krankheitsverlauf abzumildern. Hier steht auch im Artikel, steht, dass es bisher auch noch keine Daten dazu gibt, ob welche Impfstoffe und ob vorher. Ja, war das nicht wie bei Influenza, dass man alle 2 Jahre neu braucht? Oder jedes Jahr? Das ist momentan noch Spekulation, aber das wurde auch schon ins Gespräch gebracht auf, angesichts dieser neuen Varianten. Ja, also auf jeden Fall. Also das ist ja absehbar. Ja, ich hoffe mal auch, dass wir aus diesem Hammer and Dance endlich irgendwann auch mal wieder rauskommen. Ja, vielleicht ist dieses Jahr ja das Jahr, aber vielleicht auch erst nächstes Jahr. Warten wir es ab. Oder niemals. Ups, ja. Das Mikro war offen. Hier ist Monitor mit Auslastung der Intensivstation, Doppelpunkt, manipulierte Daten, Fragezeichen. Also diese Geschichte mit den Intensivbetten und dass die nicht richtig weitergegeben wurden, wie viele da jetzt zur Verfügung stehen und so, was ja ganz furchtbare, demokratieverachtende Fake News waren. Jetzt hier, mein Lieblingsding war Karl Lauterbach, SPD, Gesundheitsexperte, Doppelpunkt. Anführungsstriche unten. Ich glaube, dass der Verdacht leider richtig ist. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Krankenhäuser das betrifft, aber es scheint kein Einzelfall zu sein eines einzelnen Hauses, sondern es haben sehr viele Krankenhäuser offenbar, nachdem diese Regelung gekommen ist, ihre Intensivbetten zum Teil abgemeldet. Punkt. Anführungsstriche oben. Oh. Ja, also, was für Wunder aber auch, ne? Wenn da die Prämien entsprechend so aufstaffelt, wie sie es gemacht haben. Das ist ja irgendwie zu erwarten eigentlich auch. Ja, ja, auf jeden Fall Anreize dafür geschaffen, die Sachen zu unterreporten. Ja. Weil sie dann nur Förderungen kriegen, wenn es zu wenig ist. Also Das ist jetzt aber auch schon das 100. Mal, dass im Zusammenhang mit der Pandemie irgendwas Halbgares ausgekotzt wird und dann machen sich Leute die Taschen voll und hinterher wird immer gesagt, uiuiui. Aber wir hatten das mit Masken, wir hatten das mit Tests. Wie oft noch, bevor irgendwie jemand begreift, dass wir Kontrollmechanismen für so einen Scheiß brauchen. Ja, jetzt kommen ja die Kinder FFP2-Masken. Ja, und was weiß ich noch alles? Was heißt das für Kinder? Oder ist ein... Na, die sind da kleiner. Nee, warum erwähnst du das jetzt so speziell? Und die haben doch sowieso Masken, oder nicht? Ja, aber das wird ja jetzt gerade gefordert, dass das notwendig sei. Ach so, oh mein Gott. Also auf parlamentarischer Ebene, ne? Aber wenn ihr nicht überreist, ja, dass das gefährlich ist, dass der Virus einen Raketenantrieb hat und dass da eine Supernova entstehen kann, wenn wir nicht aufpassen, in den Intensivstationen, schwarzes Loch sich bildet und alles Leben, so wie wir es kennen, vom Angesicht dieses Planeten saugt, ja, dann hinterher kommt ihr nicht zu mir und weint. Das ist wahrscheinlich der Plot von der nächsten Staffel Doctor Who. Nee, das ist das nächste. Das ist der Plot von dem nächsten Buch von dem Typ von der Tagesschau. Was dann damit enden wird, dass Jodie Whittaker alle rettet, indem sie die Hälfte der Bevölkerung umbringt, weil sie moralisch erhaben ist. Das ist wieder so ein Ding. Ja, das vor allen Dingen ist wieder so ein Ding, wo sich das um 180 Grad gedreht hat, ne? Also wirklich mal wieder so, die Leute, die gestern noch Verschwörungstheoretiker waren, sind jetzt schon wieder die ja, stimmt, wir haben so ein paar YouTube-Videos wieder freigeschaltet auch und so, ne? Unglaublich. Aber parallel dann natürlich immer noch wieder behaupten, so nach dem Motto, ja, ist doch alles eindeutig, so, wir wussten es ja schon vorher, warum hören wir nicht auf die Wissenschaft einfach und tun, was uns gesagt wird, diese Schwurbler. Weil ist doch alles klar. Ja, hat das nicht die Emke noch gesagt, die sind auf die Wissenschaft hören und so? Ja, ja. Auf die Eliten dann. Wenn du die nicht kritisieren darfst, ja. Dann werden die uns bestimmen. Satellite Mega Constellations. Satelliten-Megakonstellationen bilden ein Risiko, nicht nur im Low-Earth-Orbit, wo Starlink beispielsweise ist, der Atmosphäre darunter auch. Und ja, das hat dann auch Auswirkungen auf die Erde. Also, hier werden drei Sachen im Endeffekt untersucht. Nummer eins, das, was ich auch immer wieder anspreche, Satellitenkollisionen, Weltraumschrott und was das für Folgen hat. Dann kommen noch Meteoriteneinschläge dazu, also andere Objekte, die von außerhalb unseres Orbits kommen. Und in dem Zusammenhang, wie sich das Eintrittsverhalten von solchen Objekten, von Meteoriten und Satelliten durch die massive Veränderung in der Zusammensetzung der Materialien verändert. Ja? Ein Meteorit hat ja eine gewisse Zusammensetzung und ein Satellit hat eine komplett andere Zusammensetzung und ein großes Problem neben sowas wie irgendwelchen nuklearen Materialien oder sowas, wo natürlich die Auswirkung bei einem Einschlag auf der Erde offensichtlich wäre. Wenn Aluminium quasi in der Atmosphäre verdampft, kann es sich mit dem Ozon zusammen verbinden und quasi zu einem Effekt führen, den wir vom FCKW-Gas von früher kennen, das Ozonloch. Und es gibt auch schon erste Anzeichen dafür, dass das der Fall ist. So. Rein vom, es ist, von den Prognosen her sieht es so aus, ja, wir haben ungefähr 60 Tonnen oder 60 metrische Tonnen, also Kubiktonnen, ich bin mir nicht so ganz sicher, an Material, was von Meteoriten und anderem Material immer in der Erdumlaufbahn verglüht, jeden Tag. So, und was die Prognosen angeht, werden wir in den nächsten Jahren, also in den nächsten 10, 20 Jahren, auf einem Volumen uns befinden von 2 bis 6 Kubiktonnen von Satelliten und anderem Weltraumschrottmaterial, was in der Erdumlaufbahn verglüht, was dazu führt, dass dieser chemische Effekt, den ich gerade geschildert habe, sich noch sehr verstärkt und neben dem Ozonloch halt auch andere Atmosphärensysteme vielleicht verändern könnte. Und das ist halt auch noch ein weiteres Gefahrenszenario. Und das Ganze wurde auch diskutiert auf der Weltraummesse in St. Petersburg, die gerade stattgefunden hat. Und eine andere Sache, die dort diskutiert wurde, ist ein Übereinkommen der russischen Regierung mit der chinesischen Regierung, eine Mondbasis in Kooperation zu etablieren innerhalb der nächsten 15 Jahre. Und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, aber ich sage jetzt mal in Anführungszeichen low-tech und realisierbar. Geht es um Rohstoffe oder? Aufwand. Es gibt noch einige Technologien, die erkundet werden müssen. Es ist auch noch nicht so ganz klar, auf welchem Standort auf dem Mond diese Basis stattfinden soll. Was auf jeden Fall jetzt geplant ist und die erste Mission soll dieses Jahr sogar noch starten. Also wie gesagt, ambitionierter Plan. Erstmal 6 Satelliten und Länder auf dem Mond, 3 von Russland, 3 von China, 2021 bis 2025 auf verschiedenen Standorten am Mond, um erstmal zu gucken, okay, welchen Standort benutzen wir denn jetzt? Und dann wird ein weiterer Start von 8 Raketen mit weiteren Objekten, die der Vorbereitung dienen, in den quasi hochgeschossen. Und dann ab 2032 soll die neue Lastenträgerrakete der Chinesen einsatzbereit sein, um wirklich viel Baumaterial auch auf den Mond schießen zu können. Und wie das Ganze dann im Endeffekt in der ersten Phase, die 2035 abgeschlossen sein soll, aussehen würde, das sieht man hier auf dem Foto. Und das kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie... Also das Ziel ist im Endeffekt, ab 2035 sowas wie an der Antarktis zu haben, quasi ein permanenter, bemannter Außenposten, vielleicht ein paar Monate im Jahr nicht, aber dass halt auch eine permanente Präsenz dort vor Ort ist von Menschen wie in der Raumstation beispielsweise. Ja, und ja, ein ist das, ambitioniertes Projekt. Ist das deine Bildmitte ein Atomzeichen? Nein, also die, es gibt auf der, so, auf der Webseite von der Messe gibt es auch ein sehr schönes Video dazu an sich. Also der, der Link ist hier in dem Artikel auch. Wer sich das noch anschauen möchte, kann ich auch empfehlen. Der Scott Manley hat auf YouTube auch ein schönes Video dazu gemacht. Den Kanal kann ich auch mal gerade schön. Scott Manley. Und ja, ein schönes, friedsames Projekt, dass die Russen und die Chinesen denken, dass sie auch noch so viele Jahre friedlich zusammenarbeiten werden, ist an sich ein positives Zeichen. Mhm. Und das Ganze hat allerdings noch einen kleinen Haken. Und zwar muss dieses ganze Projekt mit der Europäischen Weltraumagentur zusammen irgendwie realisiert werden, weil ein Teil des Projektes nur von Kourou aus gestartet werden kann. Rein technisch gesehen, wegen den Umlaufbahnen. Und also wäre das quasi nicht nur ein russisch-chinesisches Projekt, sondern ein russisch-chinesisch-europäisches Projekt. Was wollen die denn jetzt da? Rohstoffe oder was? Nein, einfach eine wissenschaftliche Basis. Wie gesagt, wie in der Antarktis. am Südpol. Oder am Südpol, meine ich. Einfach eine ganz wissenschaftlich friedliche Basis. Wow, ja, was denn sonst? Das hat, ne? Deswegen, das ist auf gar keinen Fall ein Atomzeichen, was du da siehst. Lass das ich, hat Drax das auch gesagt. Kann. Moonraker ist ein komplett ziviles Projekt. Sag die immer. Ich sage dazu, don't trust China. China's asshole. Das ich sag, war jetzt was das Feuer, die zerschmettert, was ihr schadet. Da hättest du ja gleich Ching Chang Chong sagen können oder ähnlichen. Aber ich habe es nicht mit Akzent gesagt. Außerdem frage ich mich noch, woher kommt die Wut? Ist die Wut eigentlich queer? Ist die Wut eigentlich vegan? Moment also, mal, Chris, was nimmst du dir raus zu fragen, wo die Wut herkommt? Wo kommst du her? Ist eine Mikroaggression, Chris. Hast du da mal drüber nachgedacht? Die Wut spricht aber gut Deutsch. Ja, die Wut spricht sehr gut Deutsch. Und ich hätte gar nicht gemerkt, dass die Wut nicht aus Deutschland ist, wenn sie es nicht gesagt hätte. Vergesst die Wut, geht lieber in den Wald. Ja. Genau. Ich sehe mir noch die Regenbogenfarbe auf dem chinesischen Maskottchen. Dann bauen sie so eine riesige Statue von Winnie the Pooh, die man von der Erde aussehen kann. Genau. Oder irgendjemand schreibt mit Farbe irgendwie Free Hong Kong in den Mond. Das wäre auch schön. Ja, aber ich habe damals auf der Expo in Hannover habe ich das Modell des chinesischen Mondrovers gesehen. Aber die wussten damals schon, wo es hingeht. Das ist ja schon ein bisschen her. Alles abgeguckt wahrscheinlich wieder. War das aus Lego? Nee, das sah aber schon sehr wie eine Filmrequisite aus. Dann wäre das meiner Meinung nach nicht funktionsfähig. Ja, dann wäre es auch dänisch, wenn es ein Lego wäre. Klemmbaustein. Darf ich auch nicht zu allem Lego sagen, hat mir der Held der Steine erzählt. Ja, Klemmbaustein. Klemmbaustein. King Bau. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ich glaube, das aus China ist Lego dann wieder. Ja, das Einzige, die Einzigen, die das in Europa produzieren, ist die polnische Firma Kobi. Da ist jeder einzelne Stein in der Europäischen Union produziert. Muss man sich mal überlegen. Und die Modelle sind teilweise schöner. Und günstiger manchmal. Also ein Kobi ist schon oberes Preisniveau, aber immer noch ein bisschen günstiger als die Dänen. Ja. Kulturkampf hier. Ja, Kulturkampf ist wichtig. Und Dänen lügen. Den lügen nicht, ja. Du denkst wohl, du gehörst zu denen, denen alles nachsehen. Ne? Nein, mein Freund.